So, es ist etwas später als 18 Uhr. Es ist Sonntagabend. Die Weltraumaffen sind da. Es tut uns sehr leid. Es gab leider kurze, kleine Probleme bei der Koordination. Deswegen sind wir heute etwas später dran. Aber nichtsdestotrotz sind wir da und haben den Koffer vollgepackt mit Blödsinn, der diese Woche passiert ist, um drüber zu reden. Vor allem geht es heute, denke ich, um, wie schon im Titel auch angerissen, um die Republika, die jetzt stattfindet in Berlin. Das ist, falls für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Konferenz zu Netzkultur und Gesellschaft, die jedes Jahr veranstaltet wird von den Nasen hier. Netzpolitik.org, das sind quasi Genau, die. netzpolitik.org. Das war mir gerade entfallen. Ja, und dort trifft sich die Crème de la Crème der deutschen Netzkultur, des deutschen Netzfeminismus und anderer Leute, die nicht so genau wissen, was sie mit ihrem Studium anfangen wollen. Ja, es ist ja noch ein bisschen krasser. Also zum einen sind auch sehr viele Journalisten da. Dieses Jahr ist wohl die ARD sogar einer der Ausrichter des Ganzen, also deren Logo prangt da auf jeden Fall auf der Internetseite. Und Politiker sind auch da, also zum Beispiel die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth, ist da, die Arbeitsministerin, Frau Nahles. Und ja, also es ist im Prinzip, es wird jedes Jahr größer, diese Nummer, und es ist so ein ziemlicher. Ja, SJW-Kongress schon immer gewesen, das muss man wirklich ganz klar so sagen. Also die Thematiken, die es da gab, waren schon immer Feminismus und solche Dinge. Und auch die Journalisten, ja, die da ja auch schon immer Vorträge gehalten haben zum Thema, was ist irgendwie Wahrheit, sich über irgendwelche Rechtspopulisten aufgeregt haben und solche Sachen. Und dieses Jahr ist da auch zum Beispiel hier wieder die Lori Penny am Start, die war auch schon ein paar Mal da. Das ist hier der Beitrag, der war mir so ein bisschen durchgerutscht letzte Woche. Ich habe jetzt diese Woche nochmal nach den Personen geschaut auf der Internetseite. Und Lori Penny, die, über die haben wir ja im Stream auch schon diverse Male gesprochen. Das ist ja so die englische Hauptfeministin aus diesem dritte Welle Feminismus, die ja in den deutschen Medien auch so richtig gefeiert wird als so tolle antikapitalistische, prima Person. Und die hätte jetzt hier einen Titel mit dem einen Beitrag mit dem Titel Change the Story, Change the World. Und da geht es hier um Videogames und um Narratives. Und dann wird hier auch Gamergate natürlich wieder Thema sein. Und auch die Hugo Awards. Hugo Awards, das war ja auch so ein Ding, wo die Clique von Progressiven, da diese Hugo Awards, da geht es ja um irgendwie so Sci-Fi, Fantasy, wie war das? Was Ja, sieht das man geht noch? um, ist ein Science-Fiction-Literaturpreis. Genau. Und da gab es ja dann diese Sad Puppies Liste quasi von Sachen, die da nicht durchgenommen, nicht rangekommen sind, weil die halt nicht zu dieser Clique dazu gehört haben. Und das wird jetzt hier wieder so dargestellt, so nach dem Motto, dass da ja ein huge shift in culture jetzt wäre. Und natürlich fühlen sich da jetzt die, wie sie hier auch schreibt, straight cis men fühlen sich da jetzt natürlich wieder bedroht angeblich. Und ja, also das verspricht natürlich wieder jede Menge Wahnsinn und Quatsch, der da in diesem Talk von ihr erzählt werden wird. Also wenn das schon mit GEMA geht hier und dann Mad Max steht hier drin, also wir können auch davon ausgehen, dass es da wieder irgendwas erzählt werden wird, von wegen irgendwelche Männerrechtler wären ja so böse und so ein Zeug. Oder Black Hermione, das war ja auch so eine Kontroverse, wo da irgendwelche Leute behauptet haben, Hermine aus Harry Potter wäre irgendwie schwarz. Ja, im Und Gegensatz zu den Leuten, die behaupten, dass das Mädel aus Ghost in the Shell weiß ist, die können sich ja dann gegenseitig die Köpfe einschlagen. ja, Oder Seamus Trans oder was auch immer. das ist dieses Ding auf jeden Fall schon mal von der Lori Penny. Und ja, was haben wir hier noch so? Auch sehr schön der letzte Satz: Talk about narrative being a geek and how nerds can save the world. Ja, ganz sicher, Laurie. Du bist aber keiner. Ja, das hier ist übrigens diese Social Media Dame von der Tagesschau, die auch eine richtige Radikalfeministin ist. Auch eine der Unterstützerinnen von Aufschrei und hier ausnahmslos und diesen Dingen. Die hält hier auch einen Talk auf der Republika. Hier ist auch das Logo von der ARD. Und was haben wir hier noch so Schönes? Dann haben wir hier diesen Herrn hier. Das ist der quasi der Chef des Jugendmedienschutz. Also quasi ja ein Zensor, könnte man so sagen, der sich hier mit Jugendschutz in den Medien befasst, und der hält hier einen Vortrag über die Macht der Bilder zwischen Pressefreiheit und Menschenwürde. So, was gibt's da auch? Über diesen Würdebegriff hat ja unser Gast Kraut auch ein interessantes Video gemacht auf Englisch, was man sich gerne anhören kann. Ist ja nicht unbedingt ein Begriff, der scheinbar falsch interpretiert wird, also interpretiert wird. Es ist ja, wie soll ich sagen, es ist eine Referenz zur Menschenrechtserklärung von 1789. Und alles, was in der Menschenrechtserklärung zusammengefasst wird, also alle Rechte, wie das Recht auf Redefreiheit etc., wird unter dem Begriff Menschenwürde zusammengefasst. Und wenn jetzt eine Verfassung über Menschenwürde spricht, dann ist es in diesem Zusammenhang verstehen. Nur scheint einfach im deutschen Gesetz es so zu verankert sein, dass Leute denken, dass man Menschenwürde mit Wörtern einschränken kann, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Die verstehen, die verquicken da irgendwie eine Würde mit sowas wie persönlicher Ehre, habe ich das Gefühl, was da eigentlich so nicht hingehört. Ja, also ich habe auch schon in vielen Diskussionen das in allen möglichen Zusammenhängen gehört. Wie gesagt, ich habe auch schon mal, letzte Woche hatte ich das, glaube ich, auch gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ich hatte das auch schon mal als so eine Art Gottesbezug verstanden, präsentiert bekommen. So nach dem Motto, das sei ja dann irgendwie die Würde, und die Würde, die leitet sich ja dann daher von, dass wir ja irgendwie Geschöpfe Gottes sind und so ein Kram, und deswegen ist das dann da als, um quasi die, damit man das nicht ändern kann, damit das dem Zugriff der Menschen dann entzogen ist, gibt es diesen Bezug auf die Würde. Also ich habe in der Recherche auf meinem Video habe ich festgestellt, dass anscheinend die Gesetzesreform, es gibt ja zwei Abschnitte im Hassredegesetz und dieser zweite Abschnitt, der behauptet, dass Würde mit Rede einschränkbar ist, wurde scheinbar erst in den 60ern, in den frühen 60ern, späten 50ern hinzugefügt. Und zwar, weil es eine Welle aus antisemitischen Überfällen gegeben hat. Dann hat man einfach unter Druck diesen Gesetzesparagraphen hinzugefügt. Das ist ja sehr, sehr kürzlich, erst vor 40, 50 Jahren Okay. hinzugefügt worden. Ja, und außerdem wird ja da auch, es wird sich auch wieder auf diese öffentliche Ordnung bezogen. Das ist ja auch in diversen, das ist ja auch in diesem Paragraphen, der sich mit dem aus dem Strafgesetzbuch, der sich mit der, also den sogenannten Blasphemie-Paragraphen, Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen oder wie der heißt. Da heißt es ja auch irgendwie die öffentliche Ordnung, wenn es die öffentlichen Ordnung gefährdet. Und das wird ja auch bei vielen Leuten dann kritisiert, dass sie dann sagen so, ja, was ist denn jetzt die öffentliche Ordnung gefährden? Und es führt ja im Prinzip dann dazu, dass solche Paragraphen dann erst dann greifen, wenn die Leute halt sich so angegriffen fühlen, dass sie dann irgendwie durch die Gegend rennen und freidrehen. Und damit gibt man ja dann quasi den Leuten erst überhaupt den Anreiz dazu, sich quasi wegen diesen Sachen, die sie da aus religiösen Gründen oder wegen was auch immer dann so stören, halt eben da komplett auszuticken, damit man hinterher sagen kann, so, ja, hier, die sind jetzt da, der öffentliche Frieden war irgendwie gestört, und deswegen muss man da jetzt, war es jetzt strafbar, was die gemacht haben und solche Dinge. Also das ist auch immer so ein Punkt, über den ich da stolpere, aber das ist dann dieses sogenannte Rechtsgut, wie das dann immer heißt. Es muss ja immer irgendwas geschützt werden. Ansonsten brauchst du ja so ein Gesetz nicht. Und in diesem Fall Weil man ja Gefühle da quasi nicht schützen kann, heißt es dann irgendwie, schützen wir dann die öffentliche Ordnung, den öffentlichen Frieden oder wie das da immer heißt. Also das war so dazu. Republika, dann gibt es hier auch noch diesen Vortrag von mit diesen Personen hier von der Heute Plus Redaktion. Das sind ja auch so Menschen, die auf jeden Hashtag aufspringen, die jetzt hier also behaupten, sie wären so eine Art Sozialarbeiter, weil sie dann den Leuten erklären müssen, die Flüchtlingsdebatte und solche Dinge, über die die da halt eben berichten. Und die meinen dann hier, das ist ja, also dieser ganze Talk, da geht es irgendwie darum, dass es halt Teil ihres Auftrages irgendwie ist, den Leuten dann hinterher die Nachrichten nochmal zu erklären, nachdem sie den da irgendwie gemacht haben. Also das sind ja hier so die Welterklärer von der Heute Plus Redaktion, was ich ja im Nachhinein sehr ironisch finde, denn diese Frau Lemke, von der habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, die habe ich ja schon so ein paar Mal noch auf so ein paar Sachen angesprochen, in ihrem komischen Periscope-Stream und so, wo sie ja da immer, zum Beispiel letzte Woche hatte ich sie ja gefragt, ob das keine Hate Speech gewesen wäre von Böhmermann, woraufhin sie ja dann meinte, nee, das hätte ja einen Kontext und deswegen ist es keine Hate Speech. Und als ich und ein paar andere Leute da hatte sie über Gewalt gegen Frauen irgendwie einen Beitrag gemacht und da haben sie dann diverse Leute bei Twitter auch unzusammenhängend, also Menschen, mit denen ich hier sonst auch überhaupt nichts irgendwie zu tun habe, hatten sie da auch angesprochen, dass es ja nicht nur Gewalt gegen Frauen gibt und dass man das noch nicht immer so hinstellen braucht. So dieses Gewalt gegen Frauen, als ob alles andere überhaupt vollkommen unwichtig wäre und ob man nicht nur über Gewalt sprechen sollte oder so. Und das ganze Gespräch führte dann irgendwann auf Beschneidung und diese ganzen Beispiele, die dann natürlich kamen. Und es endete dann damit, dass Frau Lemke uns alle geblockt hat. Und dann am nächsten Tag auf Nachfrage, da kam dann hier dieser Tweet, wo dann hier jemand schrieb, ich finde es ganz schön arm für eine Journalistin, dass sie sich dem sachlichen Diskurs mit einem Blog verweigern, woraufhin sie antwortet, mich den ganzen Tag gestern mit sechs Typen rumzuschlagen, die kein Interesse an einer Diskussion haben, hat mir gereicht. Und ich finde, das ist sehr bezeichnend für, so wie diese Leute das halt eben sehen. Also wir sind hier die Erklärer, wir erklären euch genau, wie das ist und was irgendwie wichtig ist und unwichtig. Und wenn ihr das dann nicht reilt, weil ihr das anders sieht, dann habt ihr offenbar kein Interesse an einer Diskussion, obwohl ihr euch die ganze Zeit mit mir unterhaltet und auf alle meine Punkte eingeht und so weiter und so fort. Und das war auch so ein sehr bezeichnendes Interneterlebnis für mich. Und deswegen, ja, also das ist auch so die Dame, die immer so aufrecht schnurgerade da in ihrem Greenscreen steht und den nächsten Hashtag anmoderiert. Im Zug passiert, ausnahmslos, dieses ganze Zeug, das hatten die ja alles in ihrer Heute Plus-Sendung. Und ja, so sehen die das halt, ne? Die wissen genau, was Sache ist, die wissen genau, was wichtig ist, die wissen genau, wie man alles zu sehen hat. Und wenn man das anders sieht als die und mit denen darüber diskutieren will, dann ist man halt nicht an einer Diskussion interessiert. So viel zum Thema Frau Lemke. Und dann bin ich Mal noch gespannt. Frage, was meint ihr mit Kontext? Ist ja nicht Kontext, ist ja nicht Hate Speech, weil es eben einen Kontext hat. Was versteht denn diese Frau bitte unter Kontext? Ja, sie meint wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich in ihrer Welt gibt es wahrscheinlich keinen Grund dafür, warum andere Leute, also das, was die Leute unter Hate Speech verstehen, ist ja wahrscheinlich irgendwie sowas, wenn einer sagt, wie viele Flüchtlinge sollen alle mehr ertrinken oder sowas. Das haben die ja in ihrem Kopf, wenn die irgendwie der Meinung sind, man müsste das verbieten und es wäre doch nicht schlimm, wenn man das verbietet, weil das sind ja nur böse Menschen, das sind ja nur Arschlöcher, so, die wollen wir halt bei Facebook und so nicht haben. Und also so habe ich halt immer das Gefühl, dass sie das so sehen. Und Ich muss jetzt wieder gehen, leider. Scheiße. natürlich alle der Meinung. War jetzt wahrscheinlich nur 10 Minuten hier. Ich schaue, dass ich nächste Woche wieder pünktlich drin bin. Ich schaue, dass ich nächste Woche wieder pünktlich im Hangout drinnen bin. Ich muss jetzt leider wieder gehen. Mach's gut, Okay. Kraut. Mach's gut. Bis später. Ciao. Okay. Da Das war ruft ein jemand. kurzer Besuch. Hier. War soll ich mal. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall noch gestolpert über diesen Herrn hier. Das ist wohl ein Saudi. Und der hält hier also jetzt einen Talk über die Gründe, warum es ISIS gibt. Und das ist halt seiner Meinung nach, wie man es bei so einer Konferenz auch irgendwie erwarten kann, irgendwelches Profiling, Stereotypen und Suppression. der War on Terror und alles natürlich quasi außer der Islam. Der Islam ist natürlich nicht schuld. Also lass mich das mal kurz zusammenfassen. Also die haben da einen Typen, der, sage ich mal, über eine echte Terroristenzelle, sage ich mal, die sozusagen fast schon auf eine Art reinwäscht, da als Talk, also wirklich, dass die da eine Hassgruppe reden lassen, ne, und der eine Plattform bieten. Aber Gamergate ist der Teufel, da dürfen wir auf keinen Fall was machen. Ja, das hast du richtig erkannt. Ey, sind die geistesgestört, Alter. Ja, ist krass, ne? Ey, da willst du am liebsten hinfahren und direkt einmal so einen Anlauf, Fuß nach oben und direkt in eine Fresse, den da vom Podium runtertreten. Ey, was soll sowas? Und dann wird da noch die schöne Geschichte hier von Boy Who Brings a Self-Made Clock to School Genau, das fand ich auch sehr erzählt. schön. Also für die Leute, die das nicht so verfolgt haben, das war so ein Ding in Amerika, wo die Medien da auch groß drauf aufgesprungen sind. So das Narrativ war dann so, oh mein Gott, Amerika ist so rassistisch. Alle denken sofort, wenn jemand mit dunklerer Hautfarbe eine Uhr in die Schule bringt, dass diese Wie eine Uhr nicht eine Kofferbombe Bombe aussieht. sein kann. Ja, und das war das erste Ding, diese Uhr sah schon sehr stark wie eine Bombe aus. Und das zweite Ding war, er hat sich ja so ausgegeben, als ich habe eine Uhr erfunden, ich bin so toll hier. Und Hat dann, dabei nur irgendeine Uhr da reingebaut. genau, da gibt es auch so Videos, die man sich bei YouTube angucken kann, wo jemand quasi so eine baugleiche Uhr da gehabt hat und was Da gab der es auch irgendwo quasi so ein gemacht hat, nices ist. Bild, so hier von wegen, ja, wenn du Opfer von Diskriminierung in den USA wirst, ne, und dann steht da dieser Ahmed, oder so hieß der ja, da mit einem Tisch Ahmed, ja. voller allen möglichen teurem Scheiß. Ja, die haben ihm allen möglichen Kram geschenkt, so nach dem Motto, so ja, hier, wir sind für den super Qualifizierten, der in Zukunft so viel erfinden wird, weil er ein Erfinder ist. Aber was er halt nur gemacht hat, ist, er hat das Innenleben aus einer bestehenden, fertig gebauten, industriell produzierten Uhr entnommen und es in einen Koffer getan. Ja. Das ist alles. Und die Eltern haben ihn ja dann auch noch groß gemerkt, da medienmäßig und Ja, und das war auch irgendwie, die Eltern, die hatten auch schon früher irgendwie solche Tricks irgendwie versucht. Also der Vater von dem, der hatte auch irgendwie Kontakt zu diesem Prediger, der den Koran verbrennen wollte, wo er da auch irgendwie ein paar Wochen lang irgendwie hin und her Gemecker irgendwie war. Und den wollte er auch irgendwie einladen und sich mit ihm irgendwie streiten und so ein Zeug. Das war da auch irgendwie schon. Also so dieser Aktivismus in dieser Familie, der war auf jeden Fall nicht neu. Und das wurde halt so rumgereicht, als auch ja, die Amerikaner sind so oberflächlich und die sind so rassistisch und bla bla bla bla bla. Vor allem die Amis, so, das ist somit das multikulturellste Land. Ja, eben. Also ich meine, das ist ja auch das, was Sargon immer sagt, so ja, ein Land, was institutionellen Rassismus hat als Institution, das wählt einen Nicht-Weißen in das höchste Amt. Ne? Also es geht halt nicht. Das widerspricht sich, aber ja, für solche Leute, die dann da kritisch genug sind, die verstehen das dann wahrscheinlich. Ein Land, in dem eine der reichsten TV-Persönlichkeiten eine Schwarze ist. Aber ich meine, Jede Menge hier in Deutschland sind ja Schauspieler. auch noch Frauen, ne, unterprivilegiert und so mit Angela Merkel und was weiß ich noch, wer in der Machtposition ist. Das ist, was diese Leute nicht verstehen. Angela Merkel ist der Beweis, dass du in Deutschland als Frau alles schaffen kannst, was du willst. Du musst dich nur dafür anstrengen. Und das wollen die nicht wahrhaben. Die wollen alles halt in den Arsch geschoben kriegen. Tja. Ja, da habe ich auch noch was Passendes zu Frau Merkel, nämlich diesen Talk hier von der Frau Julia Schramm von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ehemals Piratenpartei. Zur Erinnerung, das war die Dame, die, nachdem sie gemeint hat, das Urheberrecht wäre so furchtbar, dann ihr Buch, was sie geschrieben hat, nicht geleakt haben wollte und dagegen rechtlich vorgegangen ist. Ja, Urheberrecht ist scheiße, es sei denn, es geht um das eigene. Das ist so der Genau. typische. Naja, man darf auch nicht vergessen, dass sie ein großer Fan der Bombardierung Deutschlands ist und dass sie am liebsten das wieder hätte. Ja, hoffentlich dann da, wo sie haust in dem Moment. Da können wir die ersten Bomben dann rauf. Und die fragt sich dann halt in diesem Ding, wo es hier irgendwie um Netzgemeinschaft geht und um Merkel, die ja die Kanzlerin der Netzzeit ist. Da stellt sie sich die Frage und schreibt sie sich mit Hillary DMs, also Direct Messages. Ne? Das ist ja auch so eine Vorzeigefeministin, die sich hier irgendwie fragt, so ja, diese mächtigen Frauen, unterhalten die sich wohl, ohne dass wir es hören? Die unterhalten sich über ihre Unterdrückung, ist doch völlig klar. Ja, also schreibt ja auch hin und wieder mal was irgendwie über Patriarchat und sowas bei Twitter und so ein Zeug. Und ne, es ist so. Aber dass sie sowas wissen, ne, dass es diese machtvollen. Sie nutzt das Internet erfolgreich wie kaum eine Politikerin. Wie, wo hat die denn gesehen, dass die Merkel das Internet erfolgreich nutzt? Ja, weil es irgendwelche Memes gibt mit ihr. Das ja, aber das ist ja nicht, die werden ja nicht, also. Oh, oh. Ja, denk einfach nicht weiter drüber nach. Das hilft nicht. Explodiert über deinen Kopf. Und also es gibt jede Menge, die meisten Leute, die da irgendwelche Vorträge halten, werden da geführt als Gründer der sowieso GmbH oder als irgendwas Consulting oder so ein Zeug. Ne? Also das ist richtig, irgendwelche Leute, die sich da für Internet-Experten halten und das auch beruflich irgendwelchen davon leben, dass sie irgendwelche Internet-Experten sind, also den Leuten da irgendeinen vom Wert erzählen. Und einer der Sponsoren von dem Ganzen ist dann auch noch, nee, das ist der verkehrte Link. Das ist auch der verkehrte Link, aber das könnte ich auch schon mal zeigen. Der Botschafter der USA hält da auch einen Vortrag, beziehungsweise ist da irgendwo mit bei, nämlich hier auf Innovation in Elections, Use of Digital Technology in Political Campaigns. Mhm. Na, also das sind wieder hier Vertreter von die hier die Vorstreiter für Netzfreiheit und so. Die unterhalten sich da hier mit unserem Horchposten in unserem Regierungsviertel quasi, das ja auch immer noch nicht aufgeklärt wurde. Hatte ja auf dem Dach der US-Botschaft gab es ja da so eine Installation von der NSA, mit der die da unsere Regierung ausspioniert haben. Und das war das, was ich eigentlich gesucht hatte hier. Diese Dame hier, die arbeitet bei Microsoft. Und es gibt hier auch ein Event bei Microsoft, also die werden hier auch von Microsoft mit gesponsert, diese ganze Veranstaltung Republika. Und Microsoft ist ja auch eine der ersten Firmen, die sich diesem PRISM-Programm der NSA angeschlossen hat. Aber das macht natürlich nichts, wenn man hier ja, so eine Veranstaltung ausrichten will, als die super tollen Vorstreiter für Freiheit im Internet und gegen Abhören und solche Dinge. Ja, man muss das abwägen. Auf der einen Seite halt dieser ganze Freiheitskram und auf der anderen Seite die Kohle für die Netzaktivistengemeinde. Das ist okay. Werden die Vorträge bezahlt auf der Republika? Weißt du das? Ich denke schon. Also ja, obwohl, wenn Lori genau, Penny kommt, ist es wahrscheinlich sicher, dass es bezahlt wird. Ja, letzte Woche hatten wir schon die Arbeitsministerin hier und diese Dame hier wird auch da sein und diverse andere Politiker auch. Also der Fraktionsvorsitzende der Grünen wird da sein. Und dann habe ich auch ganz oft gelesen, irgendwelche Leute, die im Marketing für Bundesländer eingesetzt sind, werden da sein. Also stand immer irgendwie Head of Marketing für Nordrhein-Westfalen, Head of Marketing für dies und jenes, also solche Leute. Und dann gab es noch irgendwelche Medienbeauftragten der Länder, die da sich da auch irgendwie rumtreiben und irgendwelche Vorträge halten. Also die wahrscheinlich Politik, sponsern die Länder da dann auch nochmal mit. Ne? Die Politik ist da auf jeden Fall, ja, die ist da auch mächtig vertreten, mächtig drin. Ne? Und das ist also eine große Party aus Journalisten, Aktivisten, Politikern. Alle haben sich lieb, alle haben sich gerne, alle wissen genau, wie die Welt funktioniert und was man den Leuten da irgendwie erklären und verklickern muss und was gut ist und was schlecht ist und so weiter. Ja, deswegen passt hier für mich halt auch dieser Cartoon hier, den der Sargon ja mal beauftragt hat bei Ben Garrison, sehr gut zu dieser Veranstaltung, wo dann hier halt der SJW mit seinem Horn sagt, deine Rechte, die sind offensive und wir verlangen, dass ihr sie einschränkt und dann hier das Big Business und Big Government sagen, das ist our pleasure, also unsere Es ist uns ein ist Vergnügen. uns ein Vergnügen, genau. Ja, also das ist für mich wirklich so der Cartoon, der dieses ganze Theater da so richtig schön beschreibt. Also man müsste noch ihn hier so ein bisschen aussehen lassen wie den Bechdel oder wie der heißt, der Chef von Netzpolitik.org ist. Dann passt das auf jeden Fall gut. Und militär-industrieller Komplex weiß ich es auch nicht, aber ansonsten passt das schon. Was weißt du nicht beim Military Industrial Complex? Ja, inwiefern der da jetzt reinpasst in die Republika. Wir müssen es gleich mit dem Saudi natürlich. Und dem amerikanischen Botschafter. Ja, okay, vielleicht auch mit dem. Na gut. Also passt es doch gut. Ja, so, wen hatte ich noch hier? Naja, und natürlich auch aus unserer bekannten Clique sind ja auch so einige da. Also wir hatten ja letzte Woche schon über Paleo Gaming gesprochen. Und dann. Du hast ja auch den Vortrag von Laser Uschi gezeigt und den von Genau, ja. Hanne. Das stimmt. Ich hatte hier noch irgendwie so ein. So einen weniger bekannten, der aber auch irgendwie ein Kumpel, also zum Beispiel zum einen ist hier so eine Bunthaarige dabei und dieser Hagen hier, das ist irgend so ein Freund von Herrn Kogel, für den er auch schon mal irgendwie Werbung gemacht hat, dass der irgendwie einen neuen Job sucht oder so. Und da gibt es hier jetzt unter der Überschrift Politics and Society hier so einen Vortrag Bildungstrinken. Und die Kurzthese ist Leben, Lernen, Leute betrunken machen, aber kritisch. Und ja, ist ein kleiner Schmunzler wieder, was sie sich da für einen Quark überlegen. Das hört sich wie ein Konzept für einen Stream an, den sie dann halt auf der Republika machen. Statt im Netz. Wir trinken und unterhalten uns dabei. Das machen doch viele Leute. Nee, es würde mir nie einfallen. Ja, wir nicht. Nee, wir nicht. Cola Light ist meine Droge. Ist Cola, Cola, Cola, Cola. Dieses Mal ja Da gießt er sich gerade einer ein. auch noch sowas aus der Kategorie Verrücktheit. Das ist hier irgendwie ein Talk über Geräusche als Gewalt, wo dann hier irgendwie von der Ästhetisierung der Gewalt gesprochen wird und irgendwie darauf hingewiesen wird, dass, wo war das hier? Collectively constructing a critical understanding of sound and its politics. No, was meinen die? Meinen die Metal-Musik im Irakkrieg oder worüber Ich habe reden? keine Ahnung. Und irgendwas war auch hier noch mit alltäglichen Gegenständen. Ach ja, genau. We hypothesize that weapons like these might soon enough penetrate our everyday lives in the shape of consumer products. Oh, penetrieren, klingt doch gut. Weiß der Geier, ey. Und das ist hier von diesen zwei Leuten, die letztes Jahr so einen Vortrag gehalten haben über die Kolonialisierung von, oder die Dekolonialisierung von Verhütungsmitteln. Und das war so der einzige Vortrag von denen, auf den ich irgendwie da ein Auge geworfen hatte, die im Nachhinein nicht irgendwo als Bild- oder Tonmitschnitt verfügbar waren. Also weiß ich nicht, ob die da zufällig die Kamera aus war oder ob sie sich gedacht haben, was sie da erzählen, ist zu crazy, das können wir nicht irgendwo online stellen. Aber auf der anderen Seite haben sie sie dieses Jahr ja wieder zurück eingeladen. Und über diese Dame hier hatten wir uns letztes Jahr auch schon so ein bisschen amüsiert, denn das ist nämlich die Frau hier, die sich hier interessiert für die Intersections between Queerness, Decolonial Feminism, Cyborg Bodies and Speculative Design. Also so eine ganz besondere Schneeflocke. Hört sich an wie die deutsche Zoe Quinn, so ein bisschen. So sieht die auch aus. Und sie sieht dann auch noch so aus. Ja, das ist die kommt aus Brasilien, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, ja. Die Dame. Dann haben die aber falsch besetzt. Das ist Whitewashing, die sieht gar nicht wie eine Brasilianerin aus. Ja, genau. Vielleicht hat sie auch noch viel zu viel Make-up drauf, die machen sich ja gerne weißer, als sie sind. Studiert ja in Berlin, also wahrscheinlich Diversity und so. Der Typ hier ist, glaube ich, auch da irgendwie her. Die sind ja irgendwie so. Ein brasilianischer Hipster. Hatte ich ja gar nicht mal bei. Brasilianischer Hipster, guck dir diese Bart an. Mhm. Sieht aus wie der Standard-Hipster-Pisser, ne? Das ist so 0815 schon. Das ist wie, er mag alle Sounds, aber dann will er drüber sprechen, wie gefährlich Sounds. Ja, das ist so wie die Leute, die Computerspiele mögen, aber wollen, dass sie besser werden. Ah, der Sound muss erwachsen werden. Wahrscheinlich. Wo kommt der Sound her? Müssen wir weibliche Klänge dabei sein. Ist da gar nicht repräsentiert in so ein paar Schallwellen. Die sehen gar nicht so aus wie ich. Ich fühle mich auch irgendwie von dieser Netzkulturkonferenz nicht repräsentiert, obwohl ich doch auch viel Zeit. Wo bleibt mein Shitposting-Panel? Wo bleibt mein Shitposting? Wo bleibt mein Drachenlord-Panel, Alter? Was hier, Neuland oder was? Kennt ihr euch gar nicht mit Internet aus? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Was vielleicht sogar noch ein bisschen interessant wird, wo ich mal gespannt bin, das ist dann vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem nächsten Thema, über das wir noch reden müssen, ist dieser Herr hier, der da auch einen Vortrag hält. Das ist hier der Thomas Fischer von der Bundesrichter. Und das ist ja derjenige, der bei der Zeit diese Kolumne hat, wo er auch unter anderem mal geschrieben hat, dass es diese Schutzlücke im Sexualstrafrecht, die da immer beschworen wird, so in der Form, wie das immer gesagt wird, eigentlich nicht existiert und dass auch diese ganze Kampagne dagegen nicht so ganz ehrlich ist. Und der wurde jetzt auch die Woche über im Bundestag da mindestens einmal namentlich erwähnt, weil da ging es ja um diese geplante Reform von Heiko Maas, die da jetzt durchgedrückt werden soll und wo ja den, also ich habe es mir das komplett angeguckt, diese, was war es, anderthalb Stunden oder so. Es waren verschiedene Reden von unterschiedlichen Fraktionen, die aber alle komplett gleich geklungen haben. Das hat mich auch sehr verstört an dieser ganzen Sache und es war halt immer der Tenor, das geht nicht weit genug, wir müssen noch viel mehr machen. Und es ist ja so vieles, so viele Täter, wie das immer hieß, die Täter und die Opfer, die Täter und die Opfer. Also es hat ja nie irgendjemand mal sich Gedanken darüber gemacht, ob man vielleicht dahin das Gesetz so auslegen möchte und es so formulieren möchte, dass da demnächst der Willkürtür und Tor geöffnet wird und alle möglichen Leute, die halt einfach nur Beschuldigte sind und überhaupt Täter in keinem Zusammenhang dann damit zu Tätern gemacht werden, weil es ja auch immer quasi die ganze Zeit hieß, ja, es werden ja so und so viele Leute nur verurteilt, aber Frauenverbände behaupten, war dann immer so der Spruch, dass ja diese und jene Anzeigen dann nur zur Anzeige gebracht werden und halt so diese ganzen, es gibt ja angeblich eine Dunkelziffer, die viel höher liegen würde und so. Und das war da also quer durch alle Fraktionen der Tenor in diesem ganzen Ding. Es hieß immer wieder, die Frauenverbände sagen, die Frauenverbände sagen, die Frauenverbände sagen. Und dann hieß es immer wieder, nee, nein heißt nein brauchen wir brauchen nein heißt nein, weil so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben und es geht ja nicht und es ist nicht hinnehmbar und so weiter und so fort. Aber es hat sich da, ja, also es war, wie soll man es sagen, es war ganz schön ätzend und also prinzipiell, ich habe auch immer noch nicht so richtig verstanden, was jetzt da irgendwie gefordert wird. Es geht wohl irgendwie um diese sexuelle Belästigung, wo sie auch wieder meinen, die wäre ja noch gar nicht verfasst, weil das halt eben kein Paragraphen steht, in dem halt eben drinsteht, die sexuelle Belästigung ist nicht erlaubt. Aber es gibt halt durchaus, wie der Thomas Wischer ja auch gesagt hat, durchaus andere Paragraphen im Strafgesetzbuch, die man so interpretieren kann, dass, also wo halt eben nie, dieser Begriff nicht benutzt wird, sexuelle Belästigung, die man aber trotzdem zu Dingen, wo Dinge halt strafbar sind, die man so verstehen kann. Also wir hatten ja auch bei Entzug passiert über diese über diese, wo diese ganzen Leute da alle erzählt haben, so, ja, und dann hat er irgendwie seinen Penis rausgeholt und sich einen runtergeholt. Und da gibt es ja auch schon diesen Paragraphen So bizarr. Exhibitionismus im Strafgesetzbuch, den man dann auch so, wo halt auch nicht drin steht, man darf seinen Penis nicht rausholen, sondern da steht halt eben exhibitionistische Handlungen und das muss man ja dann aber so verstehen. Genauso wie vieles, was die da halt auch als Beispiele gebracht haben für eine sexuelle Belästigung, das ist halt getrennt von der normalen sexuellen Nötigung insofern, dass da ja auch in diesem Paragraphen drin steht, dass da eine gewisse Härte halt eben gegeben sein muss, damit das greift, weil halt auch dieser sexuelle Nötigungsparagraph natürlich ein ziemlich hohes Strafmaß auch vorsieht, weil das ja eine Ernstangelegenheit ist. Und deswegen kann man halt nicht irgendwie jede Bagatelle unter sexuelle Nötigung fallen lassen. Andere Dinge, die sie da aber als Beispiel gebracht haben, um es mal ein bisschen krasser zu machen, die wiederum fallen meines Erachtens nach durchaus darunter. Also wenn sie dann da irgendwie, die eine hat irgendwie gemeint, so ja, Finger in die Scheide eingeführt oder so, das war ja irgendwie so ein Beispiel von Köln, wo sie da behauptet hat, das wäre ja noch gar nicht abgedeckt, aber das kann man durchaus dann als sexuelle Nötigung verstehen, ne? Also dafür braucht man auch das Sexualstrafrecht nicht zu verändern. Und dann hier fiel natürlich auch immer wieder Wäre schon krass, wenn, sage ich mal, eine Frau zu fingern darunter nicht zählen würde. ja, Was soll das denn? eben. Und das behaupten sie natürlich, dass das so wäre und dass sich das ändern muss dann. Und auch immer wieder, es hieß immer wieder Istanbul-Konvention, Istanbul-Konvention, bla bla bla bla bla bla, Istanbul-Konvention. Und über die Istanbul-Konvention haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Das ist ja dieses Ding von der EU, wo dann da irgendwie auch wieder dieser feministische Gewaltbegriff daran gezogen wird und behauptet wird, dass ja, dass man sich nur gegen Frauengewalt, Frauengewalt, Frauengewalt, wir müssen uns Gewalt gegen Frauen muss unbedingt abgeschafft werden für Gleichberechtigung und die dann da die Genfer Konventionen zum Beispiel ranzieht und alle möglichen Sachen, also so Zeug, was eigentlich davon ausgeht, dass man sich im Kriegszustand irgendwie befindet. Und das hat dann die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben und so als ob das hier für ein Land, für ein friedliches Land ist, dieses Ding eigentlich gar nicht gemacht. Und die einzigen Sachen, die da irgendwie passen, sind so Sachen, die so in die Richtung Catcalling und so gingen, ne? Weil das wird dann nämlich sogar auch aufgepasst, wo sie dann da irgendwie geschrieben haben, dass Bemerkungen, die geeignet sind, als herablassend empfunden zu werden, irgendwie so sinngemäß, die müssten dann strafrechtlich belangt werden von den Ländern, die das unterschreiben. Und so ein Zeug. Also es geht sehr weit. Es ist sehr viel, was da drin steht, wo man durchaus sagen kann, also meines Erachtens ist es eine komplette Schieflage im Rechtssystem, die da gefordert wird. Dass quasi alles nur noch abhängig ist von, erstmal muss man sich nur noch auf die Frauen konzentrieren, die Männer muss man nur noch als Täter verstehen und dann muss man immer nur noch die Frauen fragen, wie sie sich jetzt dabei gefühlt haben und das soll man dann irgendwie als Maßstab nehmen. Die machen das ja nur noch schlimmer. Es ist ja allgemein so im gesellschaftlichen Rahmen schon so, dass Männer immer schnell als Täter in gewissen Rahmen direkt so gesehen werden. Zum Beispiel ein Mann, sage ich mal, zum Beispiel der Kindergärtner ist oder der sich auch gerne mit Kindern beschäftigt, wird sofort als pädophil zum Beispiel angesehen von der Gesellschaft, weißt du? So wird direkt Ja, so hinterfragt, warum macht er sowas? und auch was das mit Männern und Frauen angeht, wir haben ja auch schon über dieses Deleuze-Modell gesprochen, was ja quasi auch diese Definition, es hat ja komplett die Frauenhausarbeit und die Arbeit mit häuslicher Gewalt übernommen und gesagt, so das ist jetzt hier unser Maßstab. Frau gleich Opfer, Mann gleich Täter. Denn mehr sagt dieses Deleuze-Modell. Das ist ja genau das, was das Das ist so Toulouse-Modell komisch, aussagt. ey. Und das ist alles, was nur so kommt das aus dieser Richtung raus. Und das hat mich also wirklich sehr aufgewühlt, das so zu erleben, dass da in einem Parlament eine Debatte in Anführungsstrichen geführt wird, die nur daraus besteht, dass alle Leute sich da ins Podium stellen und die gleichen Talking Points raushauen und sagen, Frauenverbände, Frauenverbände. Weil so ist das nämlich auch. Die kriegen ihre Post von diesen Frauenverbänden, da steht drin, oh mein Gott, die sind alle nicht geschützt. Und dann denken sie sich so, oh mein Gott, die Frauen sind alle nicht geschützt. Und dann fangen sie an zu arbeiten. Und Das Problem ist, was diese Leute auch, die denken halt, dass auch jeder Typ irgendwie so Kampfkoloss irgendwie ist. So Männer sind alle so diese maskulin über so Hulks, weißt du? Es gibt vor allem in der heutigen Zeit so viel, sag ich mal, ja, keine Ahnung, wie ich sagen soll, aber es ist halt, ne, diese Verallgemeinerung auf ein Geschlecht, das passt nicht mehr. Das ist Blödsinn. Ja, und also auch weil die alle dieses Nein heißt Nein gefordert haben, was sie ja dann meinen, was da unbedingt kommen Es ist muss. aber auch Also, so Bullshit, denn vor Gericht, ne, dann steht immer noch Aussage gegen Aussage. ja, Jetzt und dann das sagt die meine ja, ich, ich habe das Nein ist. gesagt und er dann, ja, sie hat aber ja gesagt. Ja, oder sie hat sich nicht geäußert oder was auch immer. Ja. Aber auch dazu, das haben die sogar als Beispiel dann gebracht. Die haben dann gemeint, so, naja, das ist ja jetzt auch nicht anders so. Als ob das irgendwas rechtfertigen würde. Dass es ja jetzt so ist bei irgendwelchen Fällen, wo jetzt eine Nötigung gewesen ist, aber jetzt quasi keine sichtbaren Gewaltspuren oder so sind. Damit sich, sag ich mal, kein Täter vors Gericht stellen und sagen, ja, sie hat wirklich gesagt nein. Und dann mischt trotzdem über sie rüber. Also das ist Ja, und das war ja auch, also kann ich vielleicht auch nochmal empfehlen. Ich hatte ja schon mal dieser YouTube-Kanal Mammon Magazin, der hatte auch mal über eine Folge von Frau TV so ein zwei- oder dreiteilige Response gemacht, wo die da auch quasi versucht haben zu erklären, was jetzt diese Nötigung wäre, die da nicht abgedeckt ist. Und der hat das auch sehr gut da aufgeschlüsselt, weil auch da die behaupten dann da irgendwie, er muss, also es gibt dann da irgendwie so eine Szene, wo die dann irgendwie im Gang stehen, so ein Mann und so eine Frau ohne Gesicht quasi, und die Stimme sagt dann irgendwie so, er muss ihren Willen nicht brechen und oder ihr Wille schon gebrochen, aber er muss ihn dann nicht körperlich irgendwie zwingen oder so, und ja, also der hier Mama Magazin, ich weiß nicht, wie er heißt, sagt dann halt so, ja, aber wie soll denn das dann jetzt gehen? Also was ist denn da jetzt? Hat er jetzt irgendwie, wenn sie jetzt nicht will, dann muss sie ja irgendwie ihre Beine zusammenhalten, oder dann muss ja irgendwas dann passieren, ne? Wenn er kann ja nicht irgendwie da einen Geschlechtsverkehr irgendwie vollziehen, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise ihm da entgegenkommt. Ne? Es sei denn, er wendet halt Gewalt an, aber wenn er Gewalt anwendet, dann ist es ja auch wieder nach sämtlichen Definitionen, die ja jetzt schon gültig sind, strafbare Handlungen, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und alles. Ne? Also Ja. dieser Punkt, den die da meinen, der da jetzt irgendwie existieren soll, den gibt's halt nicht. Und die Beispiele im Bundestag waren auch noch so Sachen, wo sie dann irgendwie meinten, so, ja, was, wenn jetzt eine Frau schon jahrelang irgendwie da von ihrem Tyrannen, von Ehemann immer wieder gezwungen wird und sich dann irgendwann einfach nicht mehr wehrt, dann ist das ja jetzt überhaupt gar nicht strafbar, wo ich mir auch denke, so, ey, ja, für wie viele Vergewaltigungen wollt ihr den denn dann bestrafen, ne? Und vor allen Dingen könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass wenn eine Frau in ein deutsches Gericht geht und sagt, da hat mich jemand über Jahre hinweg vergewaltigt, dass die dann sagen, so, das kann nicht sein, da fragen wir nicht weiter nach, eine Klage abgewiesen, Fall fertig. So, haha, Patriarchat. Da wird doch garantiert alles gemacht, um zu gucken, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, und alle Wege irgendwie das zu belegen, da irgendwie verfolgt. Es sagt sich doch keiner irgendwie so tritratrulla da, bei so einer ernsten Anschuldigung alleine. Ne? Also das beim besten Willen, das ist auch Quatsch. Und wenn sie dem eine Vergewaltigung nachweisen können, dann reicht das ja auch. Müssen wir nicht. Ne, also. Und das war ja auch dieses Beispiel mit dem, was da in der Heute-Show behauptet wurde, über dieses BGH-Urteil, was da angeblich laut Heute-Show irgendwie bedeuten sollte, dass der Fall dann da rückgängig gemacht wurde. Das hat ja auch der vom Mama Magazin da ganz gut aufgeschlüsselt und gezeigt, dass halt eben das Gegenteil eigentlich der Fall war. Also dass sie da eigentlich gesagt haben, nur, das wäre nicht ausreichend beschrieben gewesen, aber dass sie eigentlich von diesem Urteil das noch verschärft haben wollten. nach dieser Revision von dem Bundesgerichtshof in diesem Urteil und nicht mitnichten abgewiesen oder irgendwie gesagt haben, tralala, dann ist es ja nicht schlimm oder irgendwie so, was dann da wieder so konstruiert wird von dieser Lobby. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das wird mit diesem Vortrag von Thomas Fischer. Ich tippe sogar mal darauf, dass, weil halt eben sein Name so bekannt ist, gerade in dieser Femo-Szene, dass sich da so ein paar Protestanten, Protestierende da in seinen Vortrag verirren. Das wundert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der noch nicht genau plattformt ist in irgendeiner Form. Ja, das wundert mich auch. Also als ich seinen Namen da gelesen hatte, dachte ich zuerst Thomas Fischer, das ist bestimmt ein anderer. Aber nee, das ist tatsächlich dieser Thomas Fischer. Also ich bin mal gespannt, aber es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn die da so ein bisschen auf Standprobe proben und irgendwie meinen, er wäre Vergewaltigungsentschuldiger oder irgendwie. Vielleicht wollen sie noch nur da haben, dass er dann irgendeine Thesen da bringt, dass sie wieder sagen können, hier, guck mal, hier, Rape-Kultur, wir haben den Beweis. Oder halt als Feigenblatt, damit ihnen niemand einen Karren fahren kann, so. Ihr habt es aber sehr einseitig. Nein, wir hatten auch den Fischer in einem Abstellraum mit drei Stühlen. Der hat dort auch abweichende Thesen proklamiert. Naja, also dieser Abstellraum mit drei Stühlen heißt immerhin Stage 1. Naja, gut. Okay. Aber ich weiß ja nicht, wie klein Stage 1 ist. Das muss ja nichts bedeuten. Ne? Wenn man lebhaft da nicht im Publikum sitzt, alles gut. Ja, ja, genau. Vielleicht fliegen sie Trigglypuff extra ein, ne? So bekannt wie die jetzt ist. Ey, da gab es ja ein paar Idioten von Gamer Gazi, die wirklich meinen, dass Trigglypuff von Milo Yiannopoulos so konstruiertes Gefilde ist, sozusagen, um der hat Feminismus also in den Dreck zu ziehen. Der hat Geld dafür gegeben, dass er sich so aufregt, oder was? Anscheinend. So, weißt du, dass sich da ein Mensch das komplette Leben versaut, so, weißt du, für ein bisschen Dorsch, ja, als ob. Das war wahrscheinlich Alon Bukhari in einem Fettsuit. Ich war aber auch echt wirklich, Alter, jedes Tumblr-Klischee auf 4chan in einer Person. So heißt es. Hardcore. Shoe on Hat mit Ganzkörper-Make-up. Highlight war das. Ja, auf jeden Fall. Für ja, die das nicht mitbekommen haben, das ist eine Dame, die sich auf einer Veranstaltung mit Milo Yiannopoulos ganz schrecklich aufgeregt hat. Und die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Und deswegen die sieht eher so aus, wie wenn ihr Monster AG geguckt habt. Die Sekretärin da oder welche das war, diese Schnecke da, glaube ich, war das, oder was das sein sollte. Die fette, hässliche da. Genau so sieht die aus, weil die Haare auch genauso hochgehen. Oder googelt halt einfach Trigglypuff. Werdet sofort finden. Ich suche gerade noch nach einer Möglichkeit. Jetzt müsste es aber. Vor allem, die ist ja ein richtiges Meme geworden. Überall gibt es dann so eine bearbeitete GIFs und so, dass selbst Milo und Christina of Summer schon sagen, man soll die bitte in Ruhe lassen. Da und da hast du ja sogar eine andere. Also ich kenne das ja nur von, wo die Kamera direkt vorne drauf ist. Sehr lustiges Video, das obwohl, ich kann es ja kurz mal anmachen, das ist. Finde ich eigentlich noch die bessere Version. Die kannst du mir mal einen Link geben. Ist ja genau. Nice. Oh, wir fahren in den Limbus. Ja. Vielen Dank. Ja, so viel zu Trigglypuff. Ja, aber das Schlimme an diesen ganzen Forderungen zu dem Thema Sexualstrafrecht und diesem ganzen Gebälle da, ist halt, dass vorne jemand steht mit dem Herrn Maas, der nur allzu willig ist, diesen Blödsinn in Hochgeschwindigkeit in Gesetzesform zu gießen. Das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, dass da auch bei einer großen Koalition keinerlei Widerstand gegen sowas offensichtlich möglich ist. Ja, also das wäre auch bei einer kleinen Koalition oder sonst, also wie gesagt, es hat eine Vertreterin der Linken gesprochen, es hat eine Vertreterin der Grünen gesprochen, es hat eine Vertreterin der CDU gesprochen, es hat ein Vertreter der CSU gesprochen, es hat noch einer von der AfD gesprochen? Nee, es hat ein Vertreter der SPD gesprochen und alle diese Leute, diese fünf Personen, haben alle fast genau das gleiche gesagt. Und teilweise auch mit denselben Worten. Also die halt immer wieder diese Subvention, nicht genug, nein heißt nein, Schutzlücke, dieses ganze Zeug. Das ist überall, es war quasi, man hätte auch einen von denen nur reden lassen können und dann sagen so, ja, sind sie auch dafür und die hätten auch alle noch nicken müssen und dann wäre auch gut gewesen. Und das ist dann so eine Debatte im Bundestag. Und das liegt ja auch nur an diesem Wahrnehmungsshift im Endeffekt. Ja. Weil dadurch, dass das Thema so viel Aufschrei und Klimbim bekommen hat, traut sich jetzt wahrscheinlich auch niemand mehr öffentlich wirklich eine Gegenposition einzunehmen, außer so Leuten, die eh schon Parias sind, wie die AfD dann wegen mir oder Sarrazin oder hier, wie heißt der Schriftsteller? Na, der Türkische. Pirinci, genau. Also das sind so Leute. Was schreibt Abel denn da gerade in der Gruppe? Cool, dass Thinking Ape wieder dabei ist, ist doch gar nicht da. Der hat ja geschrieben, das habe ich hinterher erst gesehen, der ist irgendwie auf dem Weg nach Berlin, ne? Zur Republika. Abel? Ja, das hat er ja angesagt letzte Woche, dass er diese Woche nicht dabei ist. Hatte ich gar nicht mitbekommen, hat ich irgendwie. Fährst du da nicht auch noch hin, Chris? Ich werde später nachkommen, ja, aber ich weiß noch nicht wann und ich werde mir auch keine Karte kaufen. Also wenn, dann werde ich dann nur so im ringsherum ein bisschen rumlaufen, mal gucken, ob ich da vielleicht ein paar Leute ein bisschen... Stalker-Fotos von... Das ist der Typ, der nicht zum Konzert geht, sondern vor der Konzerthalle rumchillt und dann so die gedämpfte Musik mithört. Also die kriegen von mir keinen Cent. Das ja, ist sorry. Einfach der Grund. Also interessieren würde mich das schon teilweise, aber... Ich gebe denen kein Geld. Das ist schon schlimm genug, dass sie von der Öffentlichkeit da so viel gesponsert werden mit allem möglichen Kram. Das finde ich denen auch sowieso zu heftig. Die haben so viele Sponsoren und so, weißt du, und wollen dann immer noch Eintrittsgeld. So. Es ist ja auch im Nachhinein, werden ja auch wieder die ganzen Talks alle veröffentlicht. Ne? Okay. Machen die auch jedes Jahr. Von daher hat man da auch überhaupt nichts verpasst. Also mal mit Ausnahme von diesem vorhin angesprochenen Verhütungsmittel sind kolonialistisch Vortrag, auf den ich bis heute warte, aber abgesehen davon werden die ja eigentlich immer veröffentlicht und ja, mir geht es höchstens darum, dass ich da am Rande von, ich werde auch mein Aufnahmegerät mitnehmen und vielleicht mal... Dein Aufnahmegerät? Ja, also jetzt so ein mobiles, so einen mobilen Rekorder halt und dann vielleicht mal zwei, drei Leute ein paar Fragen stellen, wie wir das so sehen und so. So was Journalistisches soll es ja geben. Mal gucken. Also, ansonsten mache ich mir einfach einen schönen Tag in Berlin und fertig. Ja, Berlin ist auch ganz... Geh ins Pergamon-Museum. Aber pass auf nicht, dass du da in der U-Bahn vor einer U-Bahn gekickt wirst. Das passiert ja ziemlich häufig da gerade. Ja, weiß nicht, wie häufig das passiert, aber... Und sei vorsichtig am Cottbusser Tor. Da kannst du dich ja vielleicht auch noch hier auf dem, wie heißt das nochmal in der Mitte, Steintor, keine Ahnung. Nee, Steintor ist Hamburg, oder? Ja, weiß ich. Steintor ist Hannover auch. Hannover. Nee, wie heißt das nochmal da mitten in der Stadt, wo auch der Fernsehturm denn da ist? Nee, es gibt so den Alex. Genau, Alex. Kannst dich am Alex-Platz hinsetzen, da trägst du da genüsslich für über eine Stunde eine Cola und machst einen auf Kollega. Vielleicht kommt dein Flair und haut dir die Fresse kaputt. Okay. Aber er schafft es in der Stunde nicht. Er schafft es in der Stunde nicht anzukommen, das muss ich schon. Aber gib mir keine Ratschläge, wo ich nachher meine Zeit verschwende. Wie gesagt, wenn Zeit verschwenden, dann im Ärger. Ach nee, Frau Flair, die Adresse gibt es doch auch hier mit, irgendwie Billy Wilder Promenade. Hast du gerade irgendwelche Mittelklasse-Hip-Hopper gedoxt? Ach, der doxt sich ja mal selber. Nicht, dass wir Ärger mit Randy Harper kriegen. Obwohl, da hat ja hat Casey Young einen interessanten Artikel geschrieben, den ich auf Kontakt in Action gefunden habe. Er hat ja da so eine Zitate von Randy Harper gehabt, wo sie sagt, im Nachhall zu dieser Candace Owens Social Autopsy-Geschichte, dass Stockpiling ja nun wirklich kein Harassment sei und dass man das alles nicht so. Und das sei ja auch viel halt, die so Social Media Sites dran schuld sind und nicht. Ja, das ist halt Social Problem, na, Problem nicht, aber so ist halt Social Media. Wenn du halt eine kontroverse Meinung da ins öffentliche Netz stellst, ne, wird das halt Antworten anziehen. Und umso mehr Leute dir antworten, weißt du, umso mehr Reichweite generiert das, sprich, umso mehr Leute kommen. Ja, aber es ist schon interessant. Stell doch deine Menschen so um für den Zeitraum, weißt du, wo gerade sowas los ist, dass du halt nur das angezeigt bekommst von Leuten, denen du auch folgst, und dann kannst du ja später das gerne mal umstellen und da dann nochmal reingucken, wenn dich das so belastet. Also es zwingt dich ja keiner, denn auf Twitter die ganze Zeit zu hängen und dir alles anzugucken und auf alles zu antworten. Die tun ja immer so, als müssen die's, weil die einfach internetsüchtig sind. Ah! Ja, aber also dieser Artikel ist recht interessant, die Ausschnitte sind halt wirklich, also sie schreibt hier, Randy Harper schreibt hier in einem Post, als ich irgendwann eines Nachts gesagt habe, man soll die Leute nicht bedrohen, wurde ich geswattet. War das die Community? Nein, wahrscheinlich nicht. Es sind Third-Party-Opportunists, die solche Situationen ausnutzen. Es ist zufälliger Schaden, Kollateralschaden. Es ist, was passiert, wenn ein Mob sich gegen jemanden richtet, der nicht auf Linie mit ihren Idealen ist. Also im Endeffekt sagt sie ganz klar, dass ihr ganzes Gejammer über Gamergate und was Gamergate ihr alles angetan hat, im Endeffekt Quatsch war, weil sie das gar nicht glaubt. Sie sagt, also in dem Fall sagt sie, ihr Swatting waren Third-Party-Trolls. War das am Anfang nicht noch irgendwer anders? Ja, irgendwie hat sich das früher, auch vor allem, ich meine, sie hat einen Blogbot geschrieben, ne, um sich vor diesen Leuten zu schützen und andere zu schützen. Sie hat eine Anti-Harassment-Organisation gegründet, nur um die Leute zu schützen. Und jetzt sagt sie, naja, also das sind ja eigentlich die Trolle und nicht. Ja, immer das, was gerade so passend ist, ne? Ja. Aber schön, dass Cathy Young da aufgepasst hat, finde ich, und das nochmal aufbereitet hat. Die Frau ist echt gut. Ich habe hier nochmal einen kleinen Tipp zum Angucken. Tipp. Wenn ihr mal 32 Minuten und 37 Sekunden über habt, es gab hier bei dem YouTube-Kanal von Zapp, gibt es hier dieses Interview mit dem Herrn Hampel von der AfD. Mein Gott, AfD. Und ja, jetzt werden wir wieder instant als Nazis gefleckt. Aber das wurde ich gestern, als ich mich über Antifant mal wieder lustig gemacht habe. Ich glaube, ich wurde gestern 30 Mal plus, also über 30 Mal Nazi genannt. Das war ganz lustig. Okay. Das ist, glaube ich, Rekord an einem Tag. Kannst du dir jetzt einen Plüschtier aussuchen? Ja, nicht, aber... Die große Auswahl. Da gibt es dafür keine Wertcoupons. Aber ich habe nur so einen Lustmolch-Tweet gemacht, so von wegen, das war dann halt so ein Bild, also wer es halt mitbekommen hat, AfD-Parteitag fing gestern an in Stuttgart und da war riesen Aufstand von jungen Linken mal wieder. Ich habe halt einfach in den Hashtag nur so ein Bild gepostet, wo halt ein Polizist so richtig, richtig schön Pfefferspray in so einem Protestierenden voll in die Fresse donnert. Und dann so dazu geschrieben, hier kostenlose Getränkausgabe bei der Polizei, deinem Freund und Helfer. Und schon ging's los. Oh ja. Na jedenfalls in diesem Video hier Medienpolitik der AfD, da beschwert sich natürlich der NDR so ein bisschen bei Herrn Hampel, dass es ja da einen Antrag gibt, um quasi einen Rundfunkbeitrag abzuschaffen. Und so fängt dieses Gespräch dann so ein bisschen an, aber es wird dann tatsächlich noch richtig interessant, weil er halt eben natürlich auch wieder so ein bisschen darüber redet, was halt so die Probleme mit dem Rundfunk sind. Und er gibt dann da zum Beispiel das Beispiel, dass da jemand, also dass halt die Zeit nicht mehr reicht, die Leute nicht mehr richtig recherchieren, und eines von den Beispielen, die er dann halt anführt, ist, wo da jemand so einen Zusammenschnitt gemacht hat, anstatt vernünftig zu berichten über so eine Sache, die da irgendwie gewesen ist, dann quasi, was ich gedacht habe, ach, dann gehe ich halt ins Archiv und dann nehme ich halt Archivaufnahmen und baue die da rein, weil das sieht dann schöner aus, da waren mehr Leute dabei früher als heute, und das versende ich dann so als Nachrichten. Und da sagt er halt so zu meiner Zeit, da hätte das Konsequenzen gehabt, personell, und so kann man halt keinen Journalismus machen. Und das also ist ein sehr, sehr klares, sehr interessantes Interview. Ich stimme dem nicht in allen Punkten zu, aber die Punkte, in denen ich nicht zustimme, sind eher so die, wo wahrscheinlich viele andere Leute ihm zustimmen würden. Zum Beispiel sagt er da so, ja, in Amerika, da gibt es ja auch so eine Art öffentliches Fernsehen, und das ist so mit Spenden finanziert. Und das führt er da so ein bisschen als Positivbeispiel an, aber dieses, was er damit meint, das ist halt NPR und PBS. Und die Leute, die das so ein bisschen mitverfolgt haben, PBS ist ja zum Beispiel der Sender, wo diese unsägliche Gameshow von diesem Jarman oder wie dieser Typ da heißt, läuft, so dieser Hipster-Heini mit Brille ohne Glas und Von den Leuten, die da als allererstes so Spiele sind sexistisch und die müssen sich verbessern und so ein Kram irgendwie geredet haben. Ach, der Und hässliche Vogel, wo die, ja, die Leute ihn alle, was ich nice fand, der hat ja richtigen Shitstorm produziert, die haben ihn alle Ableist genannt wegen seiner Brille da. Weil okay. das ja total dreist gegenüber wirklich Sehbeschädigten sozusagen ist. So weißt du, dass er da so eine Okay. Fake-Brille dann trägt, als Habe so ich Fashion mitbekommen. Ich Statement. war auch sowas von getriggert, ey. Und Ich denke, was NPR. soll sowas auch, Alter? Du hast doch gute Augen, du perfektes, hässliches Stück Scheiße. So eine Brille Ach, macht mich auch nicht mir kann doch hübscher. jeder tragen, was er will. Ich meine, scheiß drauf. Also, Wie wenn soll er sich eine meint, dann. Sonnenbrille auf die Nase ziehen, Alter? Was soll das? Das ist ja so, als laufe ich Das mit Krücken rum. ist Auf dem wie Schoß. damals, als die ersten Leute mit Gasmasken und Staubsaugern auf dem Rücken in die Diskos gegangen sind und ich mir gedacht habe, Alter, ihr habt sie nicht mehr. Wie Das meinst du, passt. Raver-Szene oder was? Ja, damals, als Techno anfing halt und so, Das hab ich, passt da auch gab es ja echt jedenfalls noch bei so dem Typen Wahnsinn. ganz gut ins Bild, weil er ja halt sowieso so ein unglaublicher Poser ist. So dieses ganze Studio ist ja auch so ein bisschen, hier ist meine Mario-Figur, so, ja, ich bin Ja, der so die ganze so Gegner. übelste Klischee 0815 Scheiße, Alter. Ja, Ja, du bist genau. so ein Gamer, aber könntest bestimmt nicht ein Game nennen, was nicht Mainstream ist. Ja, Doch, und auf jeden doch auch. Fall, ja, oder ein aktuelles halt Warum eben, das ist irgendwie ziemlich Mainstream? Dafür, dass interessanter es ein ist. Indie-Spiel ist. Und NPR jedenfalls war ja, das ist ja quasi das Radio-Pendant zu PBS, PBS Fernsehen. Und bei, also NPR habe ich früher sehr gerne übers Internet gehört, mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil die waren zum Beispiel mit dabei, als es darum ging, diese One-in-Five-Studenten-Scheiße da unters Volk zu bringen. Das hat ja die Christina Summers auch in ihrem einen Interview oder in mehreren Interviews schon gesagt, dass die da quasi sich da zusammengeschlossen haben mit irgendeiner Aktivistengruppe und das dann irgendwie gepusht haben. So dieses von wegen so, oh mein Gott, eine von fünf Frauen wird Opfer von sexuellen Übergriffen, während sie im College ist und dieses ganze Zeug. Also die haben das da stark mit zu verantworten, diese ganze Vergewaltigungspanik, die da betrieben wurde. Und seitdem finde ich diesen Sender halt auch zum Kotzen und kann meinetwegen gerne, wenn er morgen verschwinden würde, dann möchte ihm auch keine Tränen hinterher weinen. Ja. Genauso, wo wir gerade bei dem Thema sind, Arte ist jetzt bei mir auch, sind alle Zeiten gestorben. Die hatten ja auch so einen super tollen Mädels am Controller-Beitrag, wo ich mir schon von vornherein gedacht Ich habe, würde mich da auch okay, als was. weiblicher Spieler von so einem Berichten eigentlich voll beleidigt eigentlich führen, weil es ja so tut, als gibt es die jetzt erst auf einmal so, weißt du, jetzt. Ja, da haben ja auch diverse Leute sich schon gemeldet. Also zum Beispiel eine, die ich irgendwann per Zufall mal bei Twitter gefolgt bin, weil irgendwer anders die retweetet hat und ich das ganz nett fand. Die habe ich dann plötzlich auch unter diesem Facebook-Beitrag da gefunden, wo sie dann gemeint hat, ey, ich spiele seit über 20 Jahren und Deswegen, das ist ja auch warum. das Ding. Ich habe damals, wie ich Lütt war, sag ich mal, von meiner Tante und meiner Cousine Tomb Raider und Unreal Tournament, auch wenn ich noch zu klein dafür war, sozusagen ans Herz gelegt bekommen. Du weißt, für mich war das schon immer so Standard, dass Frauen auch spielen. Aber ich meine, vielleicht liegt es auch, ja, wie man aufwächst. Ja, es liegt ja auch daran, dass man das erstmal ehrlich betrachten muss, weil bei denen ist es ja halt eben so, was ist unsere Agenda, was ist unsere beschissene Politausrichtung hier, ach ja, Frauen werden benachteiligt, dann machen wir doch jetzt mal einen total sozial relevanten Bericht darüber, wie Frauen benachteiligt werden, dass sich da dringend was ändern muss und dass ja schon so viel passiert ist, weil wir ja so tolle Aktivisten da haben, die wir schillen können und so ein Kram. Und Titelst da, und und Schreibung und so und. Also ich habe mir auch ehrlich gesagt nur die Gamergate-Episode davon angeguckt, wo dann da jemand auf Französisch die ganzen Lügen da verbreitet hat. Das war mal erfrischende Neuerung, aber das ist auch das Einzige da dran. Und dann natürlich auch wieder das übliche Klimbim, so, oh, diese Männer und ach, oh, das sind alles so Republikaner, die Waffengesetze wollen, was sie da behauptet haben. Und dann haben sie irgendwie natürlich Sarkisien, oh, Saint Sarkisien, die sich ja so kritisch damit beschäftigt hat und sie haben es einfach nicht ausgehalten, dass sie sich kritisch beschäftigt hat. Und dann haben sie auch wieder erzählt, irgendwelche Leute hätten ihre Wohnung verlassen müssen und dann hat sich da auch wieder Brianna Wu äußern dürfen und lauter so ein Kram. Ne? Und es war also wirklich wieder absolut unterste Schublade, unterste Kacke und der letzte Scheiß und sowas trauert man halt auch nicht hinterher. Ne? Also ich habe, es ist, ja, ich habe mich auch erst heute wieder drüber unterhalten mit einem, ich war ja bei diesem ersten Maikundgebung in Hannover hier, mal wieder wie jedes Jahr und wir kamen da auch so zufällig auf das Thema Berichterstattung, gerade so über so Nischensachen und dann hatte ich ihm da so erzählt, ja, hast du eigentlich dieses da mitgekriegt mit den Computerspielen und was da so abgeht und so ein Zeug. Und da sagt er dann so, ja, Computerspielpresse, keine Ahnung, so, ich weiß, es gibt irgendwie diese YouTuber und so und das finde ich ja eigentlich ganz interessant. Ich sage, ja, so ist das im Prinzip auch, ne? Also im Prinzip kann ja jeder irgendwie, gerade über Computerspiele, ne, kannst du spielen, kannst du Leuten sagen, halte ich dies, das und jenes von und gerade da braucht man halt eben so eine Presse, Leute, die das da irgendwie gelernt haben und Zeug braucht man eigentlich nicht und das, bei denen endet das dann immer nur in Korruption, dass sie sich dann da so total geil fühlen, weil sie da mit irgendwelchen Developern da kuscheln können. Also ich fänd schon eine gute Computerspielpresse erstrebenswert. Das wäre dann halt sowas wie ein Musikmagazin. Das besteht ja auch nicht nur aus Plattentests. Das ist ja schon, man kann ja schon interessante Berichte zu den Themen machen, die halt jetzt nicht direkt mit dem bisherigen Sachen. Also früher war es halt so, dass man daraus seine News über Computerspiele bekommen hat, einfach weil es halt noch kein Internet gab. Ja, deswegen, da müssen sich die Printmedien müssen sich da halt echt, was PC-Spiele angeht, ein bisschen umarbeiten, weil so Reviews spielen und so, die kommen halt meistens an Zeitschriften zu spät. Also da hast du das im Internet schon 5000 Mal gehabt, so, weißt du? Und dann auch so News oder so, weißt du, so Eil-News, das hast du auch, das kennst du denn alles schon? Das muss man ja so Exklusiv-Stories irgendwie, ne? Sonderberichte, und so eigene Themen sozusagen fast schon, ne? Dass sie irgendwie alle so ein, ja, deswegen kaufe ich diese eine Zeitschrift so. Ja, aber es ist halt alles nicht mehr essentiell, ne? Also man kann halt sagen so, ich hätte das gerne und ich finde das interessant, aber es ist halt, die Zeiten so generell mit der Presse, die machen sich ja auch sogar bei den Sachen, wo man eigentlich normalerweise den ganzen Tag für aufwenden müsste und so, da werden sie dann auch vorgeführt von irgendeinem Sargon, der jetzt auch mittlerweile den ganzen Tag sich da mit irgendwelchen Zusammenhängen beschäftigen kann. Der hat dann teilweise, kann er dann da besser und tiefer in irgendwelche Thematiken einsteigen, als irgendwelche komischen Journalisten, die das halt auch einfach nicht wollen. Ne? Normalerweise hätten die ja auch die Möglichkeit, eigentlich unschlagbar da irgendwie über die Sachen zu berichten, in dem Sinne halt, dass sie Geld dafür kriegen, um irgendwo hinzufahren. So, das sagt auch der Hampel in dem Interview, dass er halt eben auch ganz stark dafür ist, immer hinzufahren, selber zu gucken und so und nicht so dieses heutzutage gucke ich immer ein Hashtag und das sagt er zwar mit diesen Worten nicht, mit dem Hashtag, aber halt eben so Computerjournalismus nur von zu Hause aus und so. Sondern halt eben, man muss selber gucken, man muss sich selber mit den Leuten unterhalten. Der bringt dann dieses Beispiel von so einem Gesetzentwurf für Kläranlagen, wo da irgendwie eine weitere Klärstufe eingeführt werden sollte und er dann halt die Wahl hatte als Journalist damals, weil er hat ja bei ARD gearbeitet, oder beim MDR speziell, und wo er dann halt eben die Wahl hatte, ob er es jetzt einfach ein Kamerateam dahin schickt, was ihm irgendwelche Bilder liefert von dem Klärwerk, oder ob er halt eben selber hinfährt. Und dann hat er sich halt dazu entschieden, da selber hinzufahren. Und dann hat er halt so erzählt, dass er, als er dann halt da war, dann gleich irgendwie gemerkt hat, so, das Klärwerk riecht nicht. Und dann hat er halt gefragt, so, ja, warum riecht es denn ja eigentlich nicht? Und da hat er dann darauf eine Antwort gekriegt und lauter so Sachen, die sich halt erst ergeben haben, alleine dadurch, dass er halt hingefahren ist. Ne? Also Dinge, wo er normalerweise überhaupt gar nicht gewusst hätte, dass die überhaupt interessant oder wichtig oder wie auch immer sind. Ne? Hätte er halt gar nicht gemerkt, wenn er nicht selber seinen Arsch bewegt hätte. Und das ist halt das Beispiel, was er da bringt. Und das sehe ich halt auch ganz stark so. Ne? Also man kann halt nicht immer nur sich mit seinen Kumpels unterhalten und immer nur so in seiner Blase hausen als Journalist. Und das wird ja heutzutage eigentlich nur an einen Stellen da immer... Eigentlich als jeder Mensch. Man muss halt immer irgendwie versuchen, seinen Horizont zu erweitern. Aber die Leute mögen halt lieber so die Bequemlichkeit, so immer in sich und ihrer Meinung bestätigt zu werden. Deswegen gucken sich Leute ja auch Reviews, also viele auch nur, die ziehen sich halt Reviews rein, um ihre Meinung bestätigt zu bekommen. Dann regen sie sich entweder darüber auf, dass es zu gut bewertet worden ist oder dass es zu schlecht bewertet worden ist. So, weißt du? Ja, das kann man ja machen, sich aufregen, aber ich sag nochmal... ja, aber das ist so das Ding, was ich meine. Ein Beispiel ist ja auch noch, was dann halt eben, wo wir gerade darüber geredet hatten, mit dem Sexualstrafrecht. Also ich wage es sehr stark zu bezweifeln, dass irgendjemand von diesen Abgeordneten, die da ihre Reden gehalten hat, sich mal die Mühe gemacht hat, in diese Istanbul-Konvention reinzugucken, was da drin steckt, steht. Und das wird ja Arbeit beinhalten, das viele ist Journalisten ja auch. Ich meine, gut, die so eine Sitzungswoche mit allem möglichen Kram, der da irgendwie ist, ist auch lang. Aber es muss ja mal irgendwer von denen da mal auf die Idee kommen, da vielleicht mal reinzugucken oder irgendeinen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder sozusagen hier, liest dir das doch mal durch und schreibt mir mal eine Zusammenfassung, was da irgendwie Phase ist. Aber nein, die verlassen sich da komplett auf diese Verbände. Ne? Das hat man halt echt gemerkt, auch dadurch, dass die alleine selber immer schon gesagt haben, so die Verbände sagen, die Verbände sagen, die Verbände sagen. Und das ist halt das Riesenproblem an der Sache. Und so kommen die auch dahin, wo sie halt eben sind. Weil das halt nur immer so dieses so, ja, hier, kann ich mich ja nicht mit beschäftigen, brauche ich irgendwie eine schnelle Nummer, so hier und da, der und der bietet sich an und so. Oder auch, wie diese Sache mit dem Guardian da rausgekommen ist, dass die über Gamergate einfach die Leigh Alexander gefragt haben, ne? So, weil das war ja so, dass es irgendwie da irgendwas geleakt wurde, wo es dann irgendwie hieß, so, ja, jetzt Gamergate, was ist damit? Ja, nee, warte mal, Leigh Alexander kommt, die erklärt uns das schon, so, ne? Das ist die Computerspielexpertin. Und ja, wenn du dich halt auf so einen Kram nur verlässt, ohne da irgendwie weiter nachzugucken, dann endet das halt so. Was soll dann auch anderes passieren? Ne? Hm. Oder dass hier unsere Welterklärer von heute plus dann da irgendwie nur lesen, Hashtag im Zug passiert und dann mir da irgendwie erzählen, so, ja, das wäre ja kein Aktivismus, das ist ja nur eine Unterhaltung über Gewalt gegen Frauen. Anstatt einfach mal selber nachzugucken, so wie wir das gemacht haben, was steht überhaupt im Strafgesetz drin, ne, wo dann da halt eben steht, dass exhibitionistische Handlungen strafbar sind und dann braucht man auch nicht mehr sagen, irgendwie hier, ja, die machen ja alle, was sie wollen, weil sie es können. Nee, können sie ja nicht. Und wenn ihr da was dagegen habt, dann müsst ihr halt mal die Hand heben und aufmucken. Vor allem das Ding ist, die Leute tun so, als wenn sie da da ihre Sachen durchkriegen, die sie da durchkriegen wollen, ne? Dass Leute es denn nicht mehr machen. So, das ist so bei denen der Gedankengang. So, denn sind ja, sie in Frieden und im Schönen und alles ist toll. Nein, ja, das wird immer noch passieren. Weil die Leute ja wahrscheinlich deren Meinung nach, ne, so nach dem Motto Teach them not to rape, so die Männer sind ja in ihrer Erwartungshaltung da irgendwie gefangen und da muss man denen ja mal erklären, dass das nicht okay ist. Und dann müssen sie ihr Verhalten. So dumm, weißt du, wenn da irgendwelchen anständigen Männern so in Talks so erzählt, ne, dass die ja nicht rapen dürfen, das wissen die ja schon, weißt du? Das sind Leute, die vergewaltigen sind halt, die gucken sich nicht so eine Talks an oder machen irgendwie dies, das, jenes. So, das ist halt das Problem, wird an der falschen Stelle sozusagen versucht angegangen, keine Ahnung. Ja, da kann ich auch ein Ausrufungszeichen dran setzen. Also, meines Erachtens nach geht es komplett an jedem, es ist eigentlich Wahnsinn, muss man schon fast sagen. Also speziell jetzt halt wieder diese Woche. Ich meine, wenn es auch so Sachen so gibt wie so, oh, Männer sind so privilegiert, weißt du, gegen wen wird dann gehetzt? So gegen junge Männer, die noch gar nicht mal irgendwie in Position sind, wo sie irgendeine Art von Privileg hätten, meist sogar noch arm sind, sage ich mal, versuchen noch selbst so in gute Positionen reinzukommen, weil das halt wirklich harte Arbeit für einen Typen ist. Obwohl, ne, wenn, sollten sie ja eher so gegen die Ältere, ne, die wirklich da so in Machtposition sind, aber nein, das wäre Arbeit. Und wie wir ja wissen, Arbeit ist. Ja, aber das Alter ist doch da auch schon wieder das falsche Maß, um überhaupt zu gucken. Es kann ja genauso gut jemand. Ja, das Alter ja auch, aber es, aber es geht eigentlich. Halt, ich meine halt damit so, dass es halt, was die machen, größtenteils halt wirklich junge Menschen trifft. So, das ist halt das Ding. Also, es trifft meine Generation so jetzt. Ja, ihr seid ja die sie umerziehen wollen im Endeffekt, damit sie dann in Ruhe mit den Umerzogenen zusammenleben können. Die anderen sterben ja irgendwann sowieso. Ich glaube, da legen die nicht so viel Wert drauf auf Leute in meinem Alter oder so. Die wollen schon. Das meine ich halt so, dass meine Generation halt jetzt so Anfang 20, Mitte 20 so, das. Ne, das. Wir werden das noch, wenn das da nicht einen guten Stoß zurückgibt, wird man es schwer. Also glaube ich in der Zukunft, das macht mir auch so ein bisschen Zukunftsängste, aber naja. Ja, außerdem, also ich merke das auch mal wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so jemand, der halt ein paar Jahre irgendwie glücklich verheiratet ist mit ein paar Kindern, der sieht das nicht als Problem an, wenn das Sexualstrafrecht verschärft wird, weil der geht ja auch nicht davon aus, dass seine Frau da irgendwie dann als nächstes irgendwie sagt, du hast mich vergewaltigt aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Der freut sich dann eher noch, weil er dann irgendwie meint, seine Töchter werden geschützt oder so. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, so solche Debatten. Und das ist auch immer ganz krass, ne? Wo ich mir so denke, ja, versetz dich doch mal rein andere Leute, ne? Wenn du dann da wirklich irgendwie so eine Psychotante da irgendwie sitzen hast und das nicht merkst und die dann da irgendwie meint, so, ja, jetzt hast du ja aber eine Entscheidung getroffen, die mir nicht schmeckt. Zum Beispiel willst du nicht mit mir zusammenbleiben, aber ich mit dir oder so und jetzt wirklich ruiniere ich dir mal schon dein Leben. Mal eben, so, weil ich es kann. Indem ich dann irgendwie sage, so, ja, hier, wir hatten hier Geschlechtsverkehr und ich habe aber gesagt, will ich nicht. Und dann hat er sich über meinen Willen hinweggesetzt und ich habe mich halt nicht gewehrt, aber so wie das ja in dieser Bundestagsdebatte da auch mal hieß, so, da kann man doch von den Frauen nicht erwarten, dass sie nachweisen, warum sie sich jetzt nicht gewehrt haben. Das geht doch nicht. Das war auch so ein Spruch, der mehrfach kam. Nachweisen, warum sie sich nicht gewehrt haben, ist ja auch irgendwie... Wie soll man sowas nachweisen? Das ist... Ja, also es ging wohl darum, so nach dem Motto, wieder dieses so, ja, man kann die auch gar nicht fragen. Ne? Das kommt ja auch immer wieder so aus diesem, ja, was hat sie angezogen, nur Victim Blaming, bla bla. Das haben sie zwar mit diesen Worten nicht gesagt, aber so hatte ich das verstanden. Das kann ja, man sich aber auch da, also das mit dem, was hat sie angezogen, finde ich eigentlich auch eine schwachsinnige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Sache ist halt, wenn es um sowas geht, wie du es gerade konstruiert hast, wie willst du denn bei einer langjährigen Beziehung und es steht nur das Wort gegeneinander und du hast sogar schon Kinder, offensichtlich hattest du auch schon vorher Geschlechtsverkehr, wie willst du das denn gewichten? Wie willst du denn da zu einem Urteil kommen, das nicht auf Freispruch wegen unklarer Beweislage deutet? Verstehe ich nicht. Lügendetektor. Ja, also solche Fälle, die gibt es auch, glaube ich, nicht so oft, weil, also, ich hatte das auch irgendwann wohl mal gelesen, ich glaube, das war aber alles Evolution auf dem Blog, weil damit haben sie sich ja auch wieder gerühmt mit ihrer Reform Vergewaltigung in der Ehe. Und wenn ich mich da richtig erinnere, hatte ich da mal gelesen, dass also diese Fälle auch sehr wenige sind. Wie man auch eigentlich erwarten würde, weil ich denke mal, wenn ich mit jemandem mehrere Jahre irgendwie zusammenlebe, gerade heutzutage, dann merke ich das doch, wenn der irgendwie psychoreinig ist oder so. Also solche Fälle gibt es sicherlich, dass die Leute dann da sich irgendwie verstellen oder so, aber sich irgendwie ein paar Jahre lang zu verstellen oder nach ein paar Jahren glücklicher Ehe dann da irgendwie plötzlich irgendwie die Leute dann Vergewaltiger werden oder so, das ist doch, denke ich mal, eher die Ausnahme. Und auch, dass die Frauen da den Leuten einen reinwürgen, das gibt es sicherlich auch dann auch, aber das wird sicherlich auch nicht so viel sein, je länger so eine Beziehung andauert und je länger die Leute da zusammen sind. Also da sind dann doch eher die Leute davon bedroht, die da frisch anfangen, also dann eher wieder so die jüngere Generation in größerer Anzahl. Und ja, teilweise sehen die Leute da halt die Problematik nicht. Also das finde ich halt auch ziemlich schwierig, genauso wie ich auch bei diesem CSU-Typen so ein bisschen das Gefühl hatte, also er hätte auch so eine rosa Krawatte an und so, wäre da so ein bisschen vom anderen Ufer. Ja, dass so jemand da sich nicht weiter dran stört, irgendwelche Forderungen zu machen, die so formuliert sind, so nach dem Motto, ja, hier die Frauen und die Männer, das kann ich auch verstehen. Aber lässt er sich ja auch nicht von abhalten. Ja, also zusammenfassend kann man im Endeffekt zu dem Komplex sagen, dass das alles viele Nebelkerzen sind, die da im Moment brennen. Und die Leute tappen irgendwo dazwischen rum und, ja, wie du gesagt hast, wissen wahrscheinlich nicht mal, was in der Istanbul-Konvention alles drinsteht. Ja, ja, aber die sind der Meinung, dass da völlige Klarheit herrscht. Also die sprechen so überzeugend und so flüssig und alles, also da ist überhaupt gar kein Zweifel dran. Das muss, dieses Nein heißt Nein, das muss irgendwie verfasst werden, diese Istanbul-Konvention, die muss in allen Punkten irgendwie... Merkst du, das ist alles Propaganda, weil das immer so, also so wie, wenn du jetzt unwissend bist und die erklären dir das, bist du sofort so, ja, muss so stimmen, ne? Du hast ja, sag ich mal, du legst das ja mir sehr gut hier mit Fakten, nicht Fakten, aber halt so, ne, du tust, als wären es Fakten, wären so auf dem Tisch, ne? Das kann ja nicht falsch sein. Das ist ja, sag ich mal, so ausgeklügelt alles und deswegen kommen sie ja auch immer dann zu dir, versuchen dich denn auch in diese Scheiße zu indoktrinieren, aber wenn du dann mit Gegenfakten kommst, dann gleich, ah, du Hate Speech, Block, Weil dann wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen, weil das wirklich nur ein Weg ist, den sie sozusagen haben, zu argumentieren. Keine Ahnung. Also für, ich kann nur sagen, wie ich es empfinde, sage ich mal, ne, ob es jetzt wirklich so ist, aber... Ja, ich denke ja auch. Also. Guten Abend, meine Herren. Na, wie geht's? Hallo, Oldgamer. Ich wollte gerade was ganz Böses sagen, so zur Begrüßung, aber ich lasse mal lieber sein. Ich wurde schon oft genug Nazi diese Woche ändern. Ja, ich auch. Deswegen dachte ich mir manchmal Spaß raus und ändere meinen Namen. Ich weiß gar nicht, ob er das anzeigt. Aber ich Nö, ist Oldgamer. Ah, okay, gut. Weil ich hatte mich als Alt-Right-Gamer umbenannt. weil ich hatte diese Woche... Ja, ich hatte diese Woche das Vergnügen, mit einigen Mitgliedern der Antifa diskutieren zu dürfen und die haben für mich entschieden, dass ich jetzt zur alternativen Rechte gehöre und die Maske des moderaten Mittelsmann beziehungsweise moderaten, interessierten Menschen aus der Mitte, das ist ja nur eine ganz subversive, hinterhaltige Taktik. Ja, ja, das ist halt so, bei denen im Hirn existiert halt echt nur extrem links und extrem rechts, bei denen gibt es nichts anderes. Es gibt nur schwarz und weiß, genau so ist es. Ja. Das sind so Kleinkinder. Kann ich kurz dazu noch was nachtragen, was ich aus den aktuellen Medien entnommen habe? Nein! Doch, natürlich. Offensichtlich hat die Webseite links unten in die Media die Teilnehmerliste des Stuttgarter AfD-Parteitags komplett veröffentlicht, inklusive Heimadressen der Teilnehmer, Handynummern, Telefonnummern, alles. Das liegt daran, dass ich unter... Wieso wird das nicht so unter Doxing und dann auch strafrechtlich verfolgt? Was soll das? Aufforderung das zu Straftat? Also gut. Also ich hatte in den Stream geguckt und da haben die dazu aufgerufen, man soll eine Strafanzeige gegen Unbekannt stellen, wenn der Name auf der Liste drauf ist. Und die hatten auch gesagt, dass sie vermuten, dass das Datenleck beim Provider liegt. Hat die SA-Antifa mal wieder zugeschlagen, ne? Mhm. Die rot lackierten Sturmtruppen der AfD-Gegner. Ja, die haben ja schon... ganz klar und ganz deutlich, falls einer von euch Antifa-Schwuchteln hier mal jemals reinguckt, ihr seid nichts Besseres als verfickte Drecksnazis. Erhängt euch, verfickt nochmal, keiner mag euch. Richtig, ich sag schon seit etlichen Jahren, dass halt eben die, wie sagt man noch, diese Straßensoldaten der Rechten und die Antifa, die rekrutieren sich aus dem gleichen Menschenmüll. Und deswegen, die nehmen sich an Methoden gar nicht. Geistig zurückgebliebene Vollidioten halt, ne, die meinen, für irgendwas zu kämpfen. Es ist der gleiche Scheiß, nur auf der anderen Seite. Richtig, richtig. Naja. Ja, und da ich sowieso heute demaskiert wurde, dachte ich mir, Mensch, da zeigen die schon einen Ben Garrison-Cartoon, da musst du doch gleich mal wieder in den Hangout rein, ja? Wieso wurdest du demaskiert, Viva, du? Nein, das ist halt demaskiert in meinen Absichten, habe ich doch gerade erklärt. Hörst du mir eigentlich zu? Nein. Das ist dein Uber-Hub, ich meine, was erwartest du? Alter, ich bin der King, ich muss dir nicht zuhören, Bitch. Ich bin der King mit dem Ding. Du bist ja Toilettenkönig, ich merke das schon. Naja, jedenfalls zu links unten in die Media und so, die haben ja auch ihre verschiedene Unterseiten, zum Beispiel Fudder, Freiburg und so gibt's auch. Und da ist auch, das ist sehr lustig eigentlich, weil es gibt hier einen sehr bekannten Neonazi mit meinem Namen. Und ja, so ein Zufall. Pure Coincidence. Nein, Quatsch, der ist auch ein paar Jahre älter als ich und sieht auch ganz anders aus und so. Und der hat wohl irgendwie an der Uni Freiburg studiert oder so. Ja, und dann gab es über ihn mal einen Artikel, kein Nachtisch für Nazis, könnt ihr auch googeln, ja. Und irgendjemand hat das wohl irgendwie falsch aufgefasst, ja, und meinte dann irgendwie, ich wäre diese Person gewesen. Das haben wir natürlich schnell aufgeklärt, ja. Aber es war dann doch sehr lustig, weil da hat man auch schon wieder. Siehst du, wie verrückt Antifanten sind, Alter, da bist du auch so ein bisschen in Gefahr, Alter. Da brauchst du ja nur einen, der sich dann denkt, oh, den gehe ich jetzt die Fresse einschlagen. Ja, gut, du hast mich jetzt noch nicht live gesehen. Also, wenn man mich so sieht, dann denkt man sich so, nee, der kriegt wahrscheinlich nicht so oft Ärger auf der Straße. Aber ist auch egal. Ja, nein, wir wissen. Drache, beruhig dich, Drachenlord. Du bist ein ganz dreckiger Hater. Ach, ich kann seinen Akzent gar nicht richtig nachmachen. Etzala fliegt dir raus. So. Etzala, Hater. So. Ja, aber das gab dann auch nochmal ein lustiges Gespräch im Nachhinein und so. Und ja, da hat man dann auch wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken ganz, ganz leicht, ganz schnell feststellen können. Und zu dieser AfD-Geschichte wollte ich nur sagen, die haben ja eh schon den ganzen Tag von den Leuten, die auch da halt eben, ja, pro AfD waren, die da zugucken wollten, haben sie halt Fotos gemacht und versucht herauszufinden, wer das denn ist. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass halt eben jetzt von den Abgeordneten da die Listen veröffentlicht wurden. Obwohl die ja eigentlich theoretisch speziell geschützt sein müssten, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, die dürfen ja Na gut, eigentlich darf ja niemand wegen seiner politischen Gesinnung in Deutschland verfolgt werden, ne? Aber, ja. Aber, naja. Ja, eigentlich. Also, ja. Ich denke mir dann immer nur, klar, Antifa, kommt zu mir und legt euch mit mir an als Schauerberg 891448 Emskirchen. Vielleicht ja. Soll ich in die AfD eintreten und sobald das richtig krasse Züge annimmt, kann ich irgendwo Asyl beantragen. Du, ich habe mitbekommen, hier hat sich gerade so eine neue Zelle von der identitären Bewegung ist hier entstanden und so. Die suchen bestimmt noch einen Älteren mit Erfahrung, der die anführt und so beim Sturmangriff oder keine Ahnung, was die machen. Boah. Ja. Was retten wir noch meine Identität als Attack-Helikopter? Attack-Helikopter. Attack-Helikopter, super. Du bist gegen Kapitalismus und fliegst. Ich bin ein Attack-Helikopter. Aber ich denke mir immer, wenn ich mir so fürchte, so ein Antifant greift mich an, dann frage ich mich, was ist schlimmer? Dass er mir eine reinhaut und der schmerzt dadurch? Oder dass er mich mit seinem... Die waschen sich ja nicht sehr auf Kapitalismus, so dass ich dann so sein ekelhaftes Körperfett, was schon seit 30 Wochen da irgendwie auf ihm drauf ist, denn auf meiner Haut habe, dass ich sowas gleich desinfizieren muss. Und, ne, so. Ja, das ist für dich, das ist ja... Nachdenken, wie du ihm als erstes eins in die Fresse haust, bevor er überhaupt dazu kommt. Ja. Ich meine, gut, das ist halt... gar nicht anfassen, bist du ekelhaft? Also, beim Rhubarb würde sich ja eigentlich die Option da bieten, dass er den einen bläst, bis sie halt eben wegen Dehydration sterben. Aber wenn er so ein Problem mit Hygiene hat, ne? Jetzt finde ich es ekelhaft, wirklich ja. Ekelhaft gerade, was du da gesagt hast. Also das ist bestialisch. Ach, du bist doch ein alter Schwanzluscher. Jetzt erzähl mir nicht, du verspürst einen Würgereiz hinten, ja? Ich bin kein Dickzucker, Alter. Ich bin der Boss. Ach so. Im Bett. Alles ja, würde ich lieber mich umbringen, anstatt einen von so einem ungepflegten, ungewaschenen Hippie-Fotzen da irgendwie. Ja, das ist doch mal eine Aussage, oder? Ich hasse diese Menschen so brutal. Ich hasse sie noch. Das ist ja das Ding. Nur weil ich sie noch mehr hasse als Rechte, weil ich noch nicht so viel Stress mit Rechten hatte, ist dann halt persönliche Erfahrung. Ne? Mhm. Es ist ja nicht, dass ich Rechte nicht hasse. Hate leads to suffering. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja so ein hasserfüllter Mensch und bin ja auch chronisch depressiv. Also passt. Hey, ich sag mal, solange man noch hasst, kümmert sich man sich wenigstens. Ne? Also... Ist besser, als die Waffen zu strecken. Und wie wir dank Drachenlord wissen, Hass ist keine Emotion, Hass ist ein Zustand. Alter, der Drache ist ein Zustand, ja. Deswegen, ja. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, worüber ich da die ganze Zeit laber, einfach bei YouTube eingebe in Drachenlord und freut euch. Mhm. Wir machen keine Werbung für die Konkurrenz, ja. Doch, doch, so ein bisschen schon. Ah, okay, das, gut. Dessen Eloquenzlevel, da sind wir noch so weit von entfernt. Da müssen wir noch ein paar Jahre streamen. Was mit Juno streamen? musst du einfach, keine Ahnung, die Birne wegsaufen und weiß ich nicht. Wenn du eh schon eine Gehirnerschütterung hast, nochmal Headbang, so, dann kommst du da bist du so auf Drachenniveau. Also 4 Minuten am Stück oder was, das da war das Video. Okay, ja. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder von mir. Ich wollte noch mal kurz reinkommen zum Shitposten. Wünsche euch noch viel Spaß und bis dann. Ja, dann tschüss. Unglaublich. Wir dürfen hier die Arbeit machen. Richtiger Huren, ne? Das ist der Typ eigentlich vor. Was kommt dir hier mal rein? Nur für einen Applaus. Nur mal kurz sein rotes Gesicht hier reinhalten. Ja, ne? Da fühlt er sich ja wieder mit seinem Red Arnon da, was, keine Ahnung. Ach, dabei wird er eigentlich nur Dark Souls 3 spielen wollen. Ja. Vielleicht konnte er es sich jetzt leisten, es ist ein neuer Monat. Oh. Ja, aber die Geschäfte haben ja noch nicht geöffnet. Wie weit bist du, Chris? Ich bin noch beim ersten Boss. Immer noch? Läuft. Ja, ja, aber ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, wie ich eigentlich wollte, also mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch irgendwie die letzten Tage nur mit Emulatoren rumgehandwerkt. Und ja, ich komme ja irgendwie nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu zocken, weil ich fast durchgängig am Tag immer zum CSGO eingeladen werde von all möglichen Leuten. Und ich kann immer so schlecht Nein sagen. Das ist ja, so cool. Auch erstmal generell die ganze Steuerung und sowas erstmal intuitiv draufkriegen, weil ich bin ja Anfänger. Das ist wichtig bei Dark Souls auf jeden Fall, dass du genau weißt, dass deine Finger wissen, was sie da machen. Das ist wohl wahr, ja. So also ist es echt noch ein bisschen, ich will irgendwo hinspringen und ich mache irgendwas ganz anderes. Und ja, aber das ist Controller. Das habe ich ja auch. Ich bin ja auch so ein, habe ja nie wirklich aus einem Atari Und das hat ein Joystick nie wirklich eine Konsole besessen mit dem Gamepad bis zur PS3. Und das hat mich auch eine ganze Zeit gekostet, bis ich so dieses automatische Ding drauf hatte. Wie am Keyboard treffe ich die Tasten halt im Schlaf. Von 100 Jahren First-Person-Shooter spielen. Aber also Controller war eine deutliche Umstellung. Ja, dann war mit der Kamera und so. Ne? Mhm. Das letzte Mal, als ich ja irgendwelche Konsolenspiele gespielt habe, da war das ja nur so, wie heißt das, Side-Scrolling-Plattformer oder so. Und ja, das ist schon was anderes. Ja, auf jeden Fall. Aber gucken wir mal. Das finde ich so lustig, wenn ich gerade zum Beispiel meinem Vater habe ich mal moderne Computerspiele gezeigt, der ist fast rückwärts umgefallen. Ne? So Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, das letzte, was sie gesehen haben, war Pac-Man oder so. Und dann zeigst du ihnen Assassin's Creed oder so. Was? Oder Project Cars, da ist er auch echt, da war er. Also, wie ich meiner Mama gezeigt habe, hier von wegen, spielt das neue Tomb Raider, bla, dies und das, ne? Dann meinte, ist er immer noch mit Angelina Jolie, weil sie dachte, das ist ein Film oder so. Oder so. Schlecht. Da kommen ja neue Filme, habe ich gelesen. Ja, mit neuen Schauspielern und so, ne? Also ich hoffe doch mal sehr, also bitte, das muss doch jetzt ein Mann werden, ne? Also denk doch mal progressiv. Nee, nee, muss, Harrison Ford hat keine Zeit. Muss schwarz sein, schwarz und fett. Paul Kraft. Nee, muss schon eine Frau sein, aber muss dick sein, ne? Weil sonst ist ja Fettshaming, wenn sie drin sind. Weil es ja auch so viel Sinn ergibt, dass eine Fettsau sich dann so wenden und so hochzieht. Ja, aber Angelina Jolie ist ja auch die dünnste Frau der Welt. Ne? Wieso? Die dünnste Frau der Welt? Die dünnste Frau der Welt. Ach so. Dünnste. Ja, das sowieso. Ja, das finde ich aber ein bisschen traurig langsam. Also, die ist ja richtig runtergemagert, da wegen psychischen Problemen und so. Ist ja irre. Ist ein bisschen dann kacke, so seine so Kindheitsheldin so dann zugrunde gehen zu sehen. Aber naja. Der arme Prinz. Ja, der war ja ein ganz schöner Verschwörungstheoretiker, das wusste ich ja gar nicht. Der war durch. Kennst du nicht dieses, es gibt so ein geiles Segment auf YouTube, gibt es auch, das ist aus dieser Vortragsreihe von Kevin Smith, An Evening with Kevin Smith, und dann berichtet er von seinen Erfahrungen. Prinz hat ihn mal für eine Woche eingeladen, um mit ihm einen Kurzfilm zu machen, ein Video. Und also allein, was er da erzählt, da kannst du dir schon vorstellen, dass das nicht einfach war, mit dem Mann zusammenzuarbeiten. Also, der war in seiner eigenen Welt, wie es da irgendwann erzählt. Er erzählt halt so und dann irgendwann nimmt ihn die Assistentin zur Seite und sagt hier, Kevin, Prince lebt schon eine ganze Weile in Princeland. Das musst du wissen. Also so. Er ist ja sehr, also ich meine, das ist ja diese ganzen Gegensätze, dass er so ultra religiös war, aber so sexbesessen angeblich. Seine Texte sagen das ja zumindest. Ne? Matrix Q schreibt gerade im Chat, wenn du Rihanna ein Schnurrbart aufmalst, dann lebt Prince noch. Boah, nee, also bitte, ey. Rihanna kann keine 1000 Instrumente spielen und wenn, also es ist... Gab jetzt hier, was hat jemand dieses Ding von der Halftime-Show bei dem Super Bowl 2007 gepostet? Wer das sieht, der kann nicht Prince und Rihanna vergleichen. Also, die kann vielleicht mit einem Schnurrbart einen Prince-Doppelgänger memen, aber halt so, was die Musikalität angeht, das Genie, das Songwriting und so, da hat die Welt schon einiges verloren an dem Tag, als der kleine Mann aus Minneapolis gegangen ist, weil mir fällt niemand ein, der so komplett war sonst, so. Dass er jedes Album seiner Karriere hätte alleine einspielen können, bis auf die, naja, die Frauen stimmen eigentlich auch. Schreiben, einspielen, produzieren, arrangieren, alles selber machen, ne? Da fällt mir niemand anderes ein, der das kann. Der auch dann immer lustig zu beobachten, wie halt, sag ich mal, der Tod eines solchen Künstlers, ne, immer für Plattenlabels ein mega Geschäft ist. Ich glaube ja, hier seine paar Platten von denen sind ja direkt wieder in die Charts eingesprungen. Also ich habe die nötigen eigentlich alle historisch gekauft, ja, 1900 und keine Ahnung. Noch mit D-Mark-Zeiten. Das macht mich aber echt, ja, einiges davon in D-Mark-Zeiten. Das macht mich echt traurig. Also, dass der hätte ruhig noch bleiben dürfen. Und Das ist ja immer wieder die schreckliche Diskrepanz, dass Dieter Bohlen noch lebt und David Bowie, Lemmy und Prince tot sind. Das sind Vergleiche. Allgemein, so beschissene Menschen leben sowieso länger und die Guten werden immer weggenommen. Da musst du doch fast daran glauben, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt, die sich dann immer denkt, so, die will ich jetzt haben, aber... But when I die, I expect to find him laughing. Ja. Ach ja, gibt es da gar nicht sonst noch irgendwelche Themen, die jetzt, sag ich mal, in der Woche... Ich guck mal ins Forum, was ich da... Ich vergesse es immer. Irgendwie speichere ich mir immer Sachen ab und dann... Sonntag ist alles weg. So, als hätte ich so kurz vom Stream immer so dann mein Hirn reset. Soll ich mir, glaube ich, wir können halt nochmal über das, was ich da gepostet habe, zu dem kleiner 3-Ding, können wir ja nochmal drüber lachen. Ja, mir ist auch gerade hier noch aufgefallen, eine von den Behauptungen, die da auch getroffen hatten, war ja, dass ja nicht vorkommen würde, dass Frauen sich da irgendwie was ausdenken. Und da gab es dann, habe ich direkt im Anschluss dann bei Zapp, gab es einen Beitrag über die Berichterstattung über so ein paar Mädchen, die da irgendwie behauptet hatten, sie wären in einem großen Kieler Einkaufshaus da irgendwie, Einkaufszentrum irgendwie belästigt worden und so. Das haben die irgendwie behauptet, um sich so Aufmerksamkeit da zu generieren, und alle möglichen Medien sind darauf angesprungen, haben das auch wieder nicht geprüft, und es ist dann sogar bei Fox News und überall gelandet im Ausland, bis sich da mal einer die Mühe gemacht hat, irgendwelche Zeugen ausfindig zu machen für die Sache, und die dann alle gesagt haben, nee, da waren irgendwelche Afghanen, und die haben dann irgendwie Hallo gesagt und mehr war da nicht. Und ja, da ist diese ganze Nummer dann halt auch so implodiert, und das wieder so zum Thema, die Frauen denken sich das ja nicht aus, wenn die irgendwo belästigt werden oder so. Das habe ich direkt im Anschluss an, nachdem ich diese Bundestagsdebatte geguckt habe, habe ich mir das angeguckt. Es gab ja in Amerika jetzt auch wieder eine Verurteilung, also dieses eine Mädel, was sich eine Vergewaltigung ausgedacht hat, um das Semester irgendwie die Abschlussprüfung wiederholen zu können, die hat 2 Jahre bekommen. Nicht gut. War die nicht in England? Oder war das in England? Das war in England, und in Amerika gab es aber diese Dame, die sich da irgendwie diese angeblichen rassistischen Ku Klux Klan Sachen da irgendwie in Misu ausgedacht hat. Die wurde jetzt, glaube ich, auch irgendwie verknackt. Ja, aber Hauptsache ist, dass sowas passiert auch, ne? Damit einfach abgeschreckt wird, damit die Leute sehen, dass es... Ja, da müssen wir auch vielleicht mal recherchieren, wie da so die Rechtslage in Deutschland ist, weil da habe ich nämlich noch nicht so richtig drüber gehört. Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwie unter, auch nur einfach irgendwie unter üble Nachrede oder sowas fallen, ne? Ja, oder das, ja, genau, dann kannst du dann eine Zivilklage auf Schadenersatz oder so einen Scheiß an. Ja, das ist ja eine Schutzlücke hier. Ich will, dass da jetzt im Gesetz genau drinsteht, blöde Kühe, die sich sowas ausdenken, hier 3 Peitschenhiebe oder so. Weil das ist ja wohl nicht hinnehmbar, diese Schutzlücke im Strafrecht. Hier, siehst du, ich kann auch dumme Sachen fordern. Ja, das war die Engländerin. Die du dann einblendest. Ja. Das war das Ding. Das war die sich ausgedacht hatte, dass irgendwer sie vergewaltigt hat, und hinterher haben die dann gemerkt, dass der schon im Gefängnis saß zu dem Zeitpunkt, wo sie... Ach, stimmt, die Aktion war das. Hatten wir auch schon mal. Ja, und es ging halt darum, dass sie ihre Term Papers nochmal schreiben kann. Das ist so dreist, ne? Aber ist auch gut, dass sie, ne? Das sollte eigentlich auch ein bisschen Welle schlagen, damit Leute halt die Meldung kriegen, dass Falschmeldungen halt auch strafbar sind. So Lügen, weißt du, das checken diese Leute halt nicht. Dass du nicht einfach irgendeinen Scheiß in die Welt setzen kannst, und wenn der erwischt ist, dann, ja, okay, ich hab's. Ne? Man kann's ja mal versuchen. So Müll, ey. Ja, also da haben sie auf jeden Fall schon mal wieder einen Grund, ne, wo sie meinten, es gibt ja keine oder findet keine. Einfach nur Aufmerksamkeit, das reicht manchen Leuten schon. Ja. So, und ich habe hier nochmal den Blog Kleiner 3 aufgerufen. Das ist eine Produktion von Vizorek Productions, also Frau Vizorek und Freundinnen. Und die haben sich das Themas Mansplaining angenommen. Diese sogar Woche. Mit so einem hässlichen, übergroßen GIF gleich, damit das auch schön verpixelt ist. Und, das ist gerade gemansplained, dass man da bei der auf die Auflösung achten muss. Ich habe sie gegaysplained und irgendwas mit Mediasplained. Also, das ist so eine typische Glosse, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich glaube, sie hat versucht, so eine typische Glosse zu schreiben. Aber es ist halt wie immer bei Humor aus der Ecke, er zündet einfach nicht, also weil er ist zu nah an der Realität einfach. Ja. Also die Stereotypen, die sie sich hier ausdenken, wie zum Beispiel, zuallererst spricht sie mit ihrem Vornamen an. Warum sollte ich das tun? Was hat das? Und es kommt doch auch kommt drauf an, kenne ich diese Person, kenne ich sie nicht, wie auch immer, aber warum sollte ich jemanden mit dem Vornamen ansprechen? Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, als ich diese Überschrift gelesen habe, dass die irgendwie meinen, das wäre jetzt so ein Beispiel von, wie man es nicht machen soll, so nach dem Motto. Vor allem, das ist ja auch irgendwie, das ist jetzt schon wieder bizarr. Ja, manchmal kriegst du halt einen gehört, weil du die nicht siehst, und dann kriegst du wieder einen gehört, weil du sie duzt. Entscheidet euch mal, kollektiv, ey. Es ist ja schon eine Glosse, also das heißt schon, eigentlich soll man die nicht mit ihrem Vornamen ansprechen, um sie nicht herabzusetzen, whatever. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, das mit sie und du, hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal diskutiert, wie das hier sich verändert. Also jetzt ralle ich es, ja, jetzt verstehe ich es auch. Ja. Jetzt habe ich auch das so drunter. Vor allem auch dieser Nachsatz, also das bis dahin wäre es lustig gewesen, vielleicht sogar noch, aber dann der Nachsatz, das kommt besonders gut an, wenn du vorher noch nie einen männlichen Autoren mit Vornamen angesprochen hast. So, ja. Dann, trage deine Meinung als einen Fakt vor. Ich meine, was hat das mit Mansplaining zu tun? Ich meine, Mansplaining ist, wenn du eine Frau... Sage uns Lore. Unglaublich. Ja, klar, natürlich, Projektion ohne Ende. Wenn du einer Frau antwortest, warum einer Frau, warum nicht einem Diskussionspartner, ach egal, vermeide Wendungen wie ich denke, mir erscheint das so, oder meiner Meinung nach. Also okay, die verwenden. Mal wieder umgedreht. Das sind jetzt die Sachen, die man wirklich vermeiden soll. Und die schreiben die das jetzt so als. Wieso soll ich meiner Meinung nach nicht schreiben? Nee, das ist ja so. Nein, das ist wieder nicht als Fakten gemeint. Wenn du ein cooler Macho sein willst, vermeide Wendungen wie ich denke mir schon, weil Männer das ja nie benutzen. Ja. Also weil Männer glauben ja immer, dass sie alles wissen. Ich weiß nicht, also meiner Meinung nach, egal, wenn ich irgendwo einen Kommentar schreibe, dann schließt das ja ein, dass das meine Meinung ist. Also. Ja, du kannst aber nicht davon ausgehen, dass alle so schlau sind wie du. Es gibt ja auch schon einen Unterschied zwischen Meinung und Fakten, ne? Aber ich sag's ja, mal so. Aber kommt ja hier dann im dritten Satz. Ja, aber Fakten tue ich denn so hervorheben mit, ne? Fakten belegen dies und das und jenes. Wie soll ich denn vorlegen, was meine Meinung ist? So, das ist ja, also. Ich sag mal so, man kann eh nichts toppen über, wir leben in einem Patriarchat, und das Patriarchat ist, wie Frau Witzorek das gesagt hat, irgendwie das System der Gesellschaft oder irgendwie so, und das ist hier, was alles reguliert. Also mehr Sachen als Fakten darstellen, für die es überhaupt keine, auch nur Indizien gibt, geht ja eigentlich gar nicht. Und von daher, also, das sind die Herrschaften, die meinen, die könnten das, ja, aber das haben wir ja auch wieder bei der Republika-Sache gemerkt, ne? Die wissen halt ganz genau Bescheid, die wissen genau, was alles die Zusammenhänge zwischen allem und irgendwas sind, alles andere ist Verschwörungstheorie, alles andere ist Rechtspopulismus, alles andere ist keine Meinung, so ein Hate Speech, bla bla bla, ne? Also das ist ja bei denen, deren täglich Brot, das ist ja das, was sie den ganzen Tag von früh bis spät da verzapfen und woher die ja auch ihre Deutungshoheit dann herleiten. Was ist so eine Witzereck, ohne dass sie irgendwer anruft und irgendwie von ihr ihre Einschätzung wissen will oder irgendwie sowas, also quasi genau wie alles abläuft, so hier die Expertin klärt uns auf. Das ist ja ihr Kapital. Ne? Und deswegen kann ich mir ja schon gut vorstellen, dass sie das dann gerne so verstanden haben möchte, dass alle Leute, die da was anderes erzählen, dass die ja dann nur ihre Meinung kundtun, ihre Uninformierte und sie und ihre Expertengruppe, Expertinnengruppe oder so, die dann die Leute da richtig aufklären. Und ich finde es auch schön, wie sie hier dann auch so ihr Feindbild klar machen, nur dass das halt nichts mit der Realität zu tun hat. Denn niemand von uns glaubt, dass Frauen die Welt mit den Augen einer Frau sehen und sie das blind gegenüber dem macht, wie die Dinge tatsächlich ablaufen. Was ist das denn für ein Quatsch? Es gibt Leute, die haben es gerallt und es gibt Leute, die raffen es halt nicht, wie die Welt läuft. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit dem Gehirn. Punkt. Ja, also in dem Fall meinen die das ja, ne? Die meinen ja, dass die Welt nur aus den Augen einer Frau richtig beurteilt werden kann und... Ja, das ist, ja, wie gesagt, das ist aber wieder Sargons Law. Wir sehen das ja gar nicht so, dass nur Männer, also ich würde niemals irgendwie einer Frau, die eine Expertin ist, die studiert hat in irgendeinem Gebiet, erzählen wollen, was in ihrem Gebiet läuft, als nur weil ich ein Mann bin, ist meine Meinung ja mehr wert. Ja, nicht aus dem Grund, ja, aber halt begründet, wenn man ja, weiß, oder halt meinetwegen auch als Frage dann, ne? Also wenn mir jetzt jemand sich intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, was erzählt, was also völlig dem entgegenläuft, was man so aus der Erfahrung oder mit allem, was man früher so gehört hat, dann lässt einen das ja normalerweise allein aus Neugierde schon eher aufhorchen, ne? Wo sie auch oben das Beispiel mit den Fragen irgendwie gehabt hat, das ist ja auch schon wieder ganz komisch, dass man sich da überhaupt dann so jede Nachfrage dann wieder verbieten lassen will, aber das geht dann wahrscheinlich, bei denen ist ja auch alles irgendwie Derailing und diese ganzen tollen Sprüche, die sie dann da wieder drauf haben, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass Leute eine andere Meinung haben als sie. Ja, du, oder guck hier, lies es doch, wie es da steht. Man darf eigentlich zu den Erfahrungen einer Frau gar keine Meinung haben, wenn man nicht die entsprechenden Artikel gelesen hat oder einen einzigen Tag als Frau verbracht hat. Nee, wenn man nicht ihre Meinung teilt. Also du kannst ja sogar so viele Tage, wie du willst, als Frau verbringen und alle Artikel der Welt lesen. Wenn du zu einem anderen Schluss kommst als die, dann hast du ja trotzdem noch Unrecht. Verbringe ich nicht viele Tage als Frau? Ich meine, ich heiße Kim und habe lange Haare. Was denkst du, wie oft ich schon als Frau Kim Anka aus Versehen angesprochen worden bin? Mache ich deswegen Aufstand? Nein. Wenn Frauen deinen Input nicht haben wollten, dann würden sie schließlich auch keine Posts oder Artikel im Netz veröffentlichen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Also, so denken wir. Obwohl die Position ja noch relativ nah dran ist, aber ich würde halt Frauen durch Menschen streichen und dann sind wir auch so weit, dass ich es unterschreiben würde. Also da ist sie relativ nah dran an der Wahrheit. Natürlich, wer Öffentlichkeit nutzt, wer Medien nutzt, muss mit den Kommentaren zurechtkommen. Das ist schon immer so. Ja, aber das meinen sie ja dann auch wieder anders. Die meinen ja so nach dem Motto, nur weil wir das hier öffentlich machen, sind wir ja noch lange nicht, wollen wir ja noch lange nicht von dir irgendwas hören, sondern... Ja, und mir ist das egal. Wir wollen dich ja nur aufklären über das, was wirklich abgeht, unsere super tollen Erfahrungen, unsere Lift Experiences und diesen ganzen Bullshit. Ah... Ja, und ja, dann kommt dann natürlich die Bombe, von wegen Ziel in Betracht wertende Kommentare zu machen über Tonfall, Wortwahl, ihre Fähigkeit, dein Interesse zu wecken, ihre Unlustigkeit, ihr Aussehen. Ja. Und genau das macht diese Fraktion, das ist auch wieder Sargon, ne? Natürlich wird sofort auf Tonfall, Wortwahl, Fähigkeit, ein Interesse zu wecken oder Unlustigkeit eingegangen. Aussehen nicht so, weil die meisten Leute irgendwie halt ihre Fotos nicht offen ins Netz kacken. Aber ja, also das sind doch genau die Sachen, die ich jedes Mal in Gamergate-Diskussionen komm hier, da habe ich doch gar kein Interesse dran, mit dir zu diskutieren, du weißt ja gar nichts, bla bla bla bla bla bla bla bla. Also alles wieder schöne Projektion. Ja. Dann erfinde wilde Annahmen über sie, vor allem über ihr Alter und ihre Erfahrung. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, Frau Witzorek, ich hätte die auch wesentlich jünger eingeschätzt, als sie tatsächlich ist, aber alleine nur so von, wie sie sich halt gibt. Ne? Also ich habe ja irgendwann mal erfahren, ich glaube auch von euch irgendwie, dass sie ja schon älter ist als ich und das hätte ich auch nie gedacht. Und aber auch so von sieht sie ganzen... jünger aus als du, dann hat sie vermutlich nicht genug Erfahrung. Okay, das kann ich noch nachvollziehen. Sieht sie älter aus als du, dann ist sie wahrscheinlich realitätsfern. Das, also ich, Christina H. Summers ist älter als ich, hätte mir nie irgendwie in den Kopf gesetzt, sie als realitätsfern zu bezeichnen, nur weil sie älter ist als ich. Ich weiß nicht, wie das mit den jungen Leuten heute ist, vielleicht ist das ja so. Wie suchst du das rüber? Alle über 30 sind realitätsfern. Das war jetzt nichts Falsches. Ich war gerade gar nicht bei euch. Ich was wieder das sehr, sehr gute Antwort. So, fragt doch mal die ganze Fragestellung nicht zusammen. Wie ist es? Sind Leute über 30 schon realitätsfern von der Sicht deiner Generation aus? Oder wie kommen die auf diesen komischen Satz? Sieht sie älter wird, so ist sie wahrscheinlich realitätsfern. Das ist auch wieder so ein Ding, Individualitätsbasis. Das kannst du nicht verallgemeinern. Sieht sie nicht so schlau aus? Das heißt, okay, wenn sie mir Trigglypuff zeigen, dann weiß ich, was sie meinen, aber... Weil es gibt halt, das ist halt hier so ein Ding, weißt du, es gibt schlaue 20-Jährige, es gibt voll dumme 40-Jährige, sowas. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, ich bin gerade so ein bisschen ganz hier auch abwesend, weil ich werde gerade genervt, weil auf meinem Server wohl irgendwas ist. Ja, und wenn du dann einer hübschen Frau sagst, dass sie glaubt, alles sagen zu können, weil ihr ja kein Typ zu widersprechen wagt, dann bist du auf dem Weg zum Chauvinismus, wenn nicht gar zur Misogynie. Super. Sprich mit ihr, als hättet ihr über eine Dating-App zueinander gefunden. Flirte mit ihr. Was? Ich weiß nicht, der ganze Artikel ist irgendwie für mich so. Dieser ganze Artikel klingt wieder mal ganz schrecklich nach Schülerzeitung. Ja? Misslungener Gloss. Alle Unterhaltung im Internet. Gibt's das überhaupt noch? Alle Unterhaltung im Internet. Ey, Baby, du bist so unlustig. Ich habe eine andere Meinung als du. Ja. So habe ich bisher auch mit allen Frauen gesprochen und ich krieg trotzdem keine ab. Es ist zum Kotzen. Oh Mann, ey. Wenn eine Frau behauptet, dass du ein herablassendes Arschloch bist, weiß sie einfach nicht, wovon sie redet. Nee, sie beleidigt mich. Das ist das Problem. Ja. Das war ja auch dieses Ding an ihrem Republika-Vortrag. Ihr Republika-Vortrag letztes Jahr von Frau Witzorek, der hat ja auch dieses zentrale Thema, so ja, die Arschlöcher im Internet, ne, so nach dem Motto unsere, also es ging ja da um Hate Speech und sie meinte ja quasi so, ja, die Leute wollen nur die Arschlöcher aus dem Internet verbannen, so nach dem Motto, ne, wo ich mir auch gedacht habe, ja, ey, wer definiert das jetzt? In meinen Augen bist du auch ein Arschloch im Internet mit deinem ganzen Quatsch. So, und ich renne jetzt auch nicht los und sage so, ja, hier, die darf ich jetzt hier aber nicht mehr posten, weil ich halte die für ein Arschloch. Du hast den nicht mal geblockt, könnte ich mir vorstellen. Nee, hab ich auch nicht. Sie hat mich ja geblockt, das war ja auch lustig, wo sie diesen Republika-Vortrag verteilt hat und ich ja dann darunter diesen von Hitchens, diesen, wo er da über Free Speech redet, geschickt habe und dann so drüber geschrieben habe, als rationaler Mensch bist du doch bestimmt an Gegenargumenten interessiert. Und daraufhin hat sie mich ja dann geblockt. Ja, weil du es nicht richtig gemacht hast. Das heißt, ey Baby, du bist ja ganz schön heiß, aber was du erzählt hast, ist Kacke. Hier, lass dir das mal von einem Mann erklären. So hättest du es machen müssen. Ja, wahrscheinlich. Oder es war wahrscheinlich sowieso generell falsch, weil dieses super tolle Argument, wo ich mir denke, in 100 Jahren könnte ich wahrscheinlich nicht so flüssig und überzeugend und mit guten Argumenten argumentieren, wie der gute, leider verstorbene Christopher Hitchens. Ne? Aber kann man ja auch mal wegwischen, so mit, oh, der Typ hat wahrscheinlich einen Penis. Also brauche ich ihm ja nicht zuhören. Ja, also ich verstehe auch nicht, warum dieser Text... Warum er überhaupt existiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hier stand hier noch was über die Autorin. Ja, damit man den dann so handlingmäßig verlinken kann, so nach dem Motto so, ja, hier hast du wohl den Text noch nicht gelesen. Dann liest du den mal durch und denk mal genau drüber nach, was du gerade so machst. Deswegen klingt der, glaube ich, teilweise so komisch, weil der übersetzt ist. Okay. Gründerin der preisgekrönten Agentur Clever Girls. Oh, mal gucken hier. Clever Girls, 95 Women. Aha, Consulting. steht da auf den Brüsten von der einen echt Products? Ja. Sehr schön. Und Batman macht ihre Pressearbeit. Hitler-Batman, um genau zu sein. Ich glaube, da ist ein Bart unter der Nase. Ja, aber ja. Okay, Marketing. Sau gut. Ja, das klingt nach Republika. Könnte bestimmt auch bei Republika einen tollen Vortrag halten, die Dame. Vielleicht ist sie auch da, wir wissen es nur nicht. Ja, soll ich mal suchen? Wo war ich noch da? Ja. Wie heißt die Frau? Wie hieß sie? Christy... Mit K, ne? Christy mit K und dann Samis. S-A-M-M-I-S. IS. Ah, und IS im Namen, da würde ich mir auch... Christy Sam, Islamischer Staat. Republika. Oh mal. Ja, ich muss die mal in Anführungsstriche setzen. Folge dieser einfachen, dieser simplen Einleitung und dem Nullkommanichts wirst du selbstzufällig zufrieden grinsen, wenn Dutzende hysterische Kommentatorinnen im Internet hinter dir her sind. Das kommt mir wiederum bekannt vor. Nee, scheint nicht bei Republika zu sein. Ja, dieses Jahr mal nicht, damit es nicht auffällt. Und, ach so, ja, hier, den einen hatte ich ja noch zum Thema, weil wir ja eh so Konferenzen, Workshops etc. hatten, habe ich hier noch diesen schönen, dieses schöne Bild von einem Workshop, das ich auf Kotaku in Action gefunden habe. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen aktiver dabei. Ich musste gerade nur jemanden halt kurz den Chat von meinem Sven-Korb-Server ein bisschen beobachten, weil da wohl ein ziemliches Arschloch war. Ich habe halt ein bisschen geguckt, habe halt gesagt, er soll seine Fresse halten und die Leute respektieren, hat er nicht gemacht. Jetzt hat er einen Bann. Tja. Und der war so lustig, weil er dachte, oh, ich kann ja meine IP changen. Nein, du Idiot, deine Steam-ID ist gebannt. Ach du Scheiße, was ist das? Ja, genau. Also, und... Ist sie das? Ist sie das? Nee, das ist nicht Trigglypuff. Verdammt. Nee, aber hier, die Dame hat wohl einen Workshop gehalten. Worüber, könnte man sich jetzt fragen. Aber das werden uns ja hier ihre Ziele und Takeaways, ihre Ergebnisse uns gleich zeigen. Also, wir wollen hier Awareness of Sizeism and how it operates as a system of oppression and its intersection with capitalism, white supremacy and patriarchy, i.e. thinness as a beauty standard is actually about the hatred of fatness. Also es sind alle wichtigen Wörter drin, Kapitalismus, hier das white supremacy. Das letzte finde ich goldig. Patriarchat. Das finde ich so herrlich. Schon alleine, also hier Fat Liberation, wo ich mir denke, ja, du solltest doch mal lieber nicht vom Fett befreien. Und dann steht da, as part of a radical movement. Ja. Bewegung. Beweg dich. Fat Liberation. Also mein Liebling ist zweitens, Fat has little to nothing to do with health. Absolut. Die Erde ist außerdem flach und Babys werden vom Storch gebracht. Ich meine, John Candy. Arterien ist bestimmt. John Candy ist nicht tot, weil er so fett war. Nee, nein, nein. Mm. Also, es ist, also, wie man sich so. Ich meine, ich bin zum Beispiel Raucher, aber ich weiß, dass das ungesund und gefährlich ist. Also, das ist nur ein soziales Konstrukt, das stimmt gar nicht. Nö. Das ist nur, damit man Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Und dann, was daraus folgt, drittens, das Hell, also Gesundheit ist keine moralische Pflicht und es ist auch nicht komplett unter unserer Kontrolle. Aber ob ich fett bin oder nicht, das ist mal absolut komplett unter meiner Kontrolle. Ich meine, komm, Mädel, sei fett, wenigstens verreckt so ein dummes Stück Scheiße wie du früher, weißt du? Und du wirst halt dein gesamtes Leben in Schmerzen verbringen, das ist mir scheißegal. Wenn irgendwann deine Knochen schon langsam dir sagen, so, oh, weißt du? Ja, die Nadja Herrmann, erzähl mir nix, die hat ja auch ein Buch über das Ableben geschrieben. Und die hat ja ganz klar gesagt, sie hat erst verstanden, dass sie das tun muss, als ihre Gelenke angefangen haben, irgendwie mit Ende 20 einen Geist aufzugeben. Und dass sie da was tun muss. Aber die hat halt nicht gesagt, nee, ich muss jetzt so ein Fat Acceptance Movement gründen. Ein radikales, sondern. Es ist wie als mache ich ein Alkoholismus irgendwie so, ne? So Acceptance-Programm. Ja. Du weißt ja, oder allgemein irgendwas, was du nimmst, das ist ja interessiert. Weißt du, ich sehe auch, dass so diese ganze Health Wave und so, dass das alles ein bisschen auch übertrieben ist, so mit wegen, du musst ganz viel Sport machen, du musst dich so gesund ernähren, du darfst gar nichts mehr machen. Das finde ich auch so. Weißt, ist egal, was die Leute machen. Aber dann sozusagen so diese Gegenleitung dazu, dass man akzeptieren soll, wenn Leute sich, sag ich mal, langsam umbringen, sozusagen auf eine Art. Ne? Ich meine, ist eine persönliche Entscheidung, aber wundere dich dann halt nicht, wenn du nicht mehr im Kinosaal darfst, weil du in den Sitz nicht reinpasst. Ja, deswegen kämpfen die auch für größere Flugzeugsitze und so, anstatt... Hebt das Flugzeug gar nicht mehr ab, weil... Food Justice finde ich auch geil in Punkt 4. Was ist ein Food Justice Movement? Fatphobia, especially in Food Justice, Sustainable Food Movements. Vielleicht meint das wegen, weil da ja so diese Healthy Food... Also die Auberginen werden total diskriminiert auch irgendwie. Sicher wegen ihrer Hautfarbe. Ich meine, wenn dann auch Fette dann so ankommen, so, ich tut mir leid, dass ich euch Fette nenne, aber es stimmt halt nur. Also von wegen, es ist ja billiger, sich ungesund zu ernähren als gesund, dann denke ich mir, so teuer ist Obst nicht und Gemüse. Also so vor allem. Ist auch nicht einfach weniger zu fressen. Das ist, ja. Im Gegensatz, es ist billiger als viel zu fressen. Vor allem, dann kommen sie auch immer mit so einem Scheißdiäten an, wofür 5 kleine Mahlzeiten am Tag ist besser als 3 große. Das ist Bullshit. Es kommt darauf an, wie viele Kalorien du in dich reinzwängst. Da hat Erzähl mir nichts auch eine schöne Reaktion. Irgendwie, ich glaube, von Amazon war es. Irgendwie hat sie einen Stern für ihr Fettlogik-Buch bekommen. Und die Kritik war so ungefähr, ja toll, weniger essen, dann wird man nicht so fett. Das hätte ich mir auch selber denken können. Ungefähr, dafür brauche ich kein Buch. Ja, okay. Aber offensichtlich brauchst du ja ein Buch, sonst hättest du dieses Jahr nicht gekauft. Das ist das, was dir die Wahrheit sagt, ist halt weniger. Weil da ist sie ja total strikt, kein Wunderprogramm, kein gar nichts, sondern nur knallhart Kalorien zählen und das halt auch durchhalten. Naja. Aber ich gehe lieber zum Fat Liberation Movement. Fat Liberation, Alter, ey. Wie gesagt, das ist wie, als hast du halt so nicht anonyme Alkoholiker, sag ich mal, die damit aufhören wollen, sondern die dann erst richtig loslegen wollen. Rettet die Wale. Wow, wow. Rettet die Wale. Ja, also da in dem Zusammenhang von Bewegungen zu sprechen, finde ich. Ja doch, wenn du es einmal antippst, dann hast du, kennst du nicht diese Simpsons-Folge? Ja, doch. Den Bauch antippt und dann perpetuum mobile mäßig. Das ist ja doch schon eine radikale Bewegung. Ja, keine Ahnung, das musst du die Bewegung fragen. Sustainable Food Movement, ja. Das hast du wahrscheinlich im Kochtopf, wenn das richtig ist. Nee, das Sustainable Food Movement sind ja diese, wie heißen die? Diese Endzeit-Freaks, die ganz viel Food in ihren Bunkern aufbauen. Ach, die Prepper, nee. Genau, das ist Sustainable Food Movement, glaube ich. Nee. Die machen sich wahrscheinlich so Karten von den Preppern in ihrer Umgebung und dann rufen die sich auch da heimlich in den Bunkern ein und fressen alles leer. Was halt, ist das so dieses Fat-Movement, das ist auch so wie ein bisschen auf Feminismus-Movement zurückzuführen, dass das immer so, das sind halt faule Menschen, die dafür noch, was in den Arsch geschoben gekommen werden wollen, weil sie so faul sind sozusagen, weißt du? So, die Feministen wollen nicht für ihre Führungsposition arbeiten und kämpfen und, sag ich mal, die Fetten, die wollen halt, ne, wir müssen sie halt akzeptieren, weil sie zu faul sind, sich mal ihren Arsch zu bewegen. Ich werde ein Tobacco Justice, Sustainable Tobacco Movement gründen. Ja, dass ja wieder die hier Smoke Liberation Steuern wieder runtergezogen werden. Dass du Kipp mal wieder leisten kannst, ist ja teuer. Deswegen so, drehe ich ja seitdem. Ich wollte sie auch gar nicht Justice schreiben, sondern Juice. Als wenn die Saft, wenn du den ganzen überzuckerten, da wo irgendwie 80. Ja, aber ich meine, so kriegst du mehr Kalorien schneller rein, wenn du es pürierst. Und durch einen Schlauch. Ja. Intravenös. Oh Mann. Wie kann man sich auch so anziehen, Fräulein? Jetzt mal ganz mansplainerisch gefragt. Wenn man sich den Rock bis ohne, also. Ich meine, es geht. Also, es gibt so dann doch. Nee, ich finde, es geht nicht. Das deutet irgendwie, das verstärkt noch diese Wirkung irgendwie. Den Rock direkt unter den. Nein. Wie gesagt, mit Schulen, die Knochenleid, die meinen dann ja immer, sie haben große Knochen, aber ich meine, so ein Röntgenbild zeigt dann was ganz anderes. Da sind dann die Knochen, wie sie da klein und verkümmert unter den riesen Fettschichten sind. Aber werden die Leute halt merken, irgendwann sind sie halt ein paar Jahre lang fett und dann werden sie merken, Beine tun weh, Gelenke tun weh, alles tut weh, manche Sachen gehen halt nicht mehr und dann ist meist auch schon zu spät. Und dann endet es wie hier bei Johnny Depp und dann muss der Kran kommen. Ich finde auch die Stühle fies, die sie da hingestellt haben. Also den schwarzen würde ich an ihrer Stelle nicht ausprobieren. Fat Shaming. Natürlich Fat Shaming, Alter. Die soll ja auch abnehmen, Alter. Ich will, dass die, ne? Hast du gerade gesagt, den schwarzen würde ich nicht ausprobieren? Rassismus. Ja, jetzt habt ihr endlich auch jetzt, kann man. Mit dem Gegner von Rechtspopulisten alleine. Und Nazis und alles hier. All right. Haben wir das schon gehört heute. Ah, ja, ich mach sie mal aus hier. Das hält ja kein Schwein aus. So. Gibt's Schlimmeres. Wer noch, wer, sag ich mal, wie ich, ne, der sich so Fetisch bereisen, bereichen, kreist, sag ich mal, das Schlimmste sind, finde ich, Fette in Latexklamotten. Das ist das Schlimmste. Das sieht aus wie Wurst in der Pelle, Alter. Oh Mann. Grausam. Mann, es ist schon 8:30, Leute. Ja. Wir sind da fast nur noch am Shitposten hier. Gibt's da noch irgendwas Wichtiges? Frage ich mal. Schau mal, ich guck mir mal durch. Bevor wir unsere Zuschauer langweilen, es werden nämlich auch schon weniger. Ach ja, es gab bei der Süddeutschen in Plan W, das ist ja irgendwie diese Feminismusabteilung nochmal in der feministischen Süddeutschen drin, so eine ganze Reihe Artikel über Feminismus, inklusive so ein, ja, Männer müssen Feministen sein, damit das erfolgreich ist. Und Feminismus ist ja auch für Männer so gut und so ein Kram. Und ich hatte da nur hier diesen Beitrag von Alles Evolution so ein bisschen überflogen, da auch mal reingeswitcht. Das andere hatte ich nur angelesen und gleich gedacht, so, auf jeden Fall diesen hier von Alles Evolution kann man sich mal durchlesen, er zitiert hier auch eigentlich da draus, also der ist auf jeden Fall wesentlich interessanter als das Ding aus der Süddeutschen. Vor allen Dingen hieß auch dieses Ding da die Recherche. Das ist irgendwie so dieser Bereich, unter dem das da erscheint und das finde ich auch sehr geprahlt für diese Ansammlung von Müll. Und ein Beitrag da draus war auch über die Männerrechtsbewegung, wo sie dann da zwar auch den Herrn von Genderama da haben zu Wort kommen lassen, der sich da ja auch von so einigen Sachen da ganz klar distanziert hat und gesagt hat, das spielt ja bei mir keine Rolle, aber die haben das trotzdem halt so nebeneinander gestellt, ihn auf der einen Seite und irgendwelche kleinen Foren. Es gibt ja irgendwie diesen Was braucht Gleichberechtigung oder irgendwie so ein Forum, wo die Leute da irgendwie shitposten den ganzen Tag oder wo auch irgendwelche ein paar krassere Leute da sich umtreiben und das wurde ja auch in so einer Publikation von den Grünen, von deren Stiftung wurde es ja schon so auf eine Stufe gestellt mit Mandat, zum Beispiel so eine Lobbygruppe, ne, halt für Männerrechte und die haben sie da auch schon eingeordnet als eigentlich eher sozialdemokratisch und so. Aber ja, in diesem Beitrag von der Süddeutschen, da ist das alles so ein. Sie lassen ihn zwar zu Wort kommen, das ist ja schon mal ganz gut, aber ich hatte halt schon auch ganz stark das Gefühl, man versucht so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass aber doch so diese Männerrechtsbewegung so ein Joch von ganz furchtbaren Leuten irgendwie wäre. Und wenn ich mir da mal überlege, also bei Feminismus wird so nicht geredet. Ne? Da macht keiner einen Beitrag und schreibt irgendwie, hier haben wir irgendwie eine, die halbwegs vernünftig ist und die, ja, jetzt haben wir uns hier aber auch noch unterhalten mit lauter Leuten, die sagen, alle Männer gehören kastriert oder so. Also das wäre, wenn man es gleich machen würde. Wenn man das, dann würdest du die aber krass othern, finde ich. Ja, wenn man das eine mit dem anderen halt eben gleich behandeln würde, dann wären diese Beiträge nämlich so, aber sind es ja nicht, sondern da hatten sie halt dann so ein bisschen. Auch die Überschrift war irgendwas von wegen Männerrechte fühlen sich irgendwie benachteiligt in ihrer Vormachtstellung oder irgend so ein Kram, auch so ein typisches Femi-Gerede. Und das war auch wieder halt eben so süddeutscher Journalismus, ne, also ganz weit unten. Ja, also ich empfehle hier diesen Kommentar von dem Christian von Alles Evolution dazu. Der ist vernünftig, der ist gut zu lesen. So viel dazu. Und hatte ich noch was? Darüber haben wir gesprochen, das haben wir auch. Nee, ich glaube, wir haben heute so ziemlich im kleinen Kreis heute mal alles durchgekriegt, was irgendwie aktuell war. Soll erfüllt. Haben wir es wieder geschafft. Heute ein bisschen in kleiner Runde. Ja. Es Ja, hat niemand aufgetaucht. ein bisschen zu spät, das tut mir leid. Ich war heute mal unpünktlich irgendwie wieder zu Hause und keiner von den Kollegen war da. Ich glaube, nach 2 Jahren immer pünktlich und alles mit nur wenigen Ausfällen so zwischendurch, sage ich mal, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Nee, schlimm ist es sicher nicht und viele Leute hören sich es ja auch später an. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur für nächste Woche Besserung zu geloben und wieder pünktlich zu sein. Und ansonsten würde ich sagen, noch einen schönen Tag der Arbeit, wa? Ja, oder? Zündet nicht so viele Autos an. Und wenn ihr Leute seht, die das tut, gebt denen so einen schönen Bruce Lee-Kick in die Fresse. Aber besten gleich die anderen, die drumherum stehen, auch noch rumtreten, sonst könnte es böse werden. Ja, und mit diesem Ratschlag verabschieden sich die Weltraumaffen für heute. Haude! Tschüss. Ciao.